Meint er mich, sag mal, der Langfeld? Ey, hier sind Kiffs, so, hier passieren so Geschichten. Da musst du echt Hölle aufpassen. Na, mal kicken, oder? Na, mal kicken. So, was machen wir? Ich würde sagen, wir fangen dann mehr tendenziell an. Oh, heute ist schwer. Heute können wir richtig ein total schönes, ernstes Thema machen. Oder wir können auch Quatsch machen. Aber wer will denn schon Quatsch machen? Wer kann denn heutzutage wirklich nur wer? Also, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. An alle Arbeiter, Angestellte, Beamte und Rentner. Wenn Sie jetzt diese Telefonnummer wählen, können Sie sich endlich alle Ihre Träume erfüllen. Rufen Sie jetzt an. We'll be right back. So, Kinder, scheint jede Menge Rentner, Arbeiter und Angestellte unter euch zu geben, nur eben eher Ungeduldige? An alle Arbeiter, Angestellte, Beamte und Rentner. Wenn Sie jetzt diese Telefonnummer wählen, können Sie sich endlich alle Ihre Träume erfüllen. Rufen Sie jetzt an. Ja, aber wo? Aber wo? Die Nummer wurde doch überhaupt gar nicht gesagt. Was ist denn das für eine irre Radiosendung? Na sag mal, die haben doch da völlig den Hintern offen. Na so geht das doch aber gar nicht. So geht das doch gar nicht. So. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche fängt ein Telefon. So. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. Oh Mann, Kinder. 1 für Potsdam. Ich hab ja wieder eine Laune, ey. 90, 1, Mann, 1, Mann. Da kannst du aber 10 Scheißsendungen draus machen. Und das soll jetzt alles in Ena untergebracht werden. So, jetzt zurück mir mal, glaube ich, erstmal ihn. Das ist natürlich auch das Schöne. Das ist praktisch wie Armee. Jetzt erstmal ihn gesucht, den man zusammenscheißen kann. Hallo, wer bist denn du? Hi, ich bin der Thomas. Na, du hältst ja aber gleich munter dagegen, oder? Ja. Du bist wohl nicht bereit, dich hier runterputzen, fertig machen zu lassen, in die Knie zu gehen, auf, nieder. Nee, glaube ich nicht. Scheiße. Ja. Ja, das verbessert meine Laune nicht. Ja, meine auch nicht. Ja, deine kann ich aber verbessern. Stell dir mal vor, du wärst jemand, den ich jetzt runterputzen, fertig machen, auf, nieder machen lassen könnte. Und der das dann nur machen würde. Dann hättest du erstmal schlechte Laune. Wenn du so einem übermenschlichen Unteroffiziersgemüt gegenüber stehst, auf, nieder. Aha. Ja, aber da das alles nicht der Fall ist, kannst du total gute Laune haben und entspannt sein. Okay, hab ich. Das Problem hab ich. Was für ein Problem? Naja, weil ich dachte mir, jetzt nehme ich mir mal so ein Würstchen und mach die mal fertig. Ha. Und jetzt bietet das Würstchen dem Fürstenzorn aber die Stirn. Na, so sieht es aus. So sieht es aus. Für dich gut, für mich nicht. Ja. Was machen wir da jetzt? Denke ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht. Woran denkst denn du, wenn du an Deutschland denkst? Wie heißt du denn überhaupt? Hab ich doch schon gesagt. Na und? Kannst ja wohl nochmal sagen. Thomas. So. Ach, Thomas. Der ungläubige Thomas. Ja. Oder? Ja. Hast du schon mal einen Blick in die Bibel geworfen? Nö. Warum nicht? Wo wirfst denn du deine Blicke rin? Hä? Wo du deine Blicke rin wirfst? In alles. Wahrscheinlich in Websites, wo steht, wenn sie nicht 18 sind, bitte Umweg nehmen. Ja, volle Kanne. Volle Kanne? Echt? Nee, ja klar. Wie alt bist du denn? 16. 16? Das ist ja sowieso das glückliche Alter. Wisst ihr warum? Na? Ja, das werde ich dir gleich musikalisch beibringen. Oh, ist das wieder ein Tag. Hast du noch das Lied von dem Typen mit der Blechtrommel da? Natürlich. Mit dem Ich bin noch immer unbefriedigt? Ich bin noch immer unbefriedigt. Ich bin noch immer... Ja, aber hab ich bitte. Achso, jetzt nicht hier. Nee, ich suche aber was anderes. Ich wollte dich jetzt aufklären über das Glück, 16 zu sein. Bist du denn der englischen Sprache halbwegs mächtig? Halbwegs? Ja. Echt? Ja. So, dann hör da jetzt mal schön drin. Bob... Peck, woran denkst du denn, wenn du an Deutschland denkst? Du sag doch mal, jetzt versteck dich nicht so. Wo ist denn für dich Heimat? Stadt, Bundesland, Deutschland, Europa, die Welt? Zu Hause. Zu Hause? Ja. Wo bist denn du zu Hause? In Deutschland. Naja, jetzt, ich hab dir drei Angebote. Jetzt zu Hause ist aber jetzt ein bisschen... Zu Hause hätte ich jetzt gedacht, dass du jetzt sagst, Lindenstraße 42, zweiter Stock rechts... da ist er zu Hause. Deutschland ist doch nicht zu Hause. Bist du in Bayern zu Hause? Nee. Siehst du aber, Bayern ist aber auch Deutschland. Auch wenn es nicht so aussieht. Und wenn die das selber auch nicht so wollen. Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Nee. Warum will der Bayer lieber Bayer sein als Deutscher? Von wo aus rufst du an? Brandenburg. Warum will der Brandenburger mal Brandenburger sein? Oder will er das nicht? Doch, will er doch, oder? Ja. Will er? Will er. Und aber nicht Berliner will er nicht sein. Und Berlin-Brandenburger will er auch nicht sein, oder? Von mir aus schon. Von dir aus schon? Ja. Du würdest jetzt einer Länderehe, einer Länderfusion, einer Länderhochzeit zustimmen. Von mir aus, ja. So, woran denkst du denn, wenn du an Deutschland denkst? Jetzt, ich muss mal jetzt hier mal sammeln. Ich war nämlich neulich in so einer Diskussion, da haben die mich immer gefragt, woran ich denke. Und da dachte ich, scheiße, wenn die mich fertig machen, dann kann ich euch, dann kann ich, mache ich wieder andere fertig. So, das ist wie ein Pilotenspiel. Scheiße weiterreichen. Verstehst du? Weißt du, was ein Pilotenspiel ist? Nee. Pilotenspiel ist wie Rentenversicherung. Das heißt, einer sagt, denn du über jeder von euch, der mir 1000 Mark überweist, dem sage ich, dessen Name gebe ich weiter, dass ihm wieder andere 1000, naja, ach, ich krieg das jetzt nicht so. Sag mal! Du kannst ja jetzt nicht von mir verlangen, dass ich hier Viertel elf mitten in der Nacht dir erkläre, was ein Pilotenspiel ist. Und hier, der andere Anruferpack, trollt sich auch schon wieder. Mensch, Meier, das ist ja echt heute wieder eine Sendung. Woran denkst du denn, wenn du Deutschland denkst? Ja, mach dir mal Gedanken. Bundeskanzler. Du denkst an, das ist eine Frau inzwischen. Ich weiß nicht, ob sich dazu nach Brandenburg schon rumgesprochen hat. Von wo aus rufst du in Brandenburg? Sag Leben. Wie? Sag Leben. Welches Leben? Sag Leben. Sarg Leben? Ja. S-A-R-G? Ja, Sarg. Echt? Ja. Hier kratzen die Zombies an den Scheiben. Sargleben? Jesus, sag mal, was das für Käfer gibt. Wer hat sich den Namen ausgedacht? Keine Ahnung. Du bist in Sargleben zu Hause quasi. Ja. I'm proud to be a Sarglebener. Genau. Müsste Kennedy sagen, wenn er euch besuchen würde. Mhm. Macht er nicht. Er ist ja tot, aber andererseits, Sargleben, welcher Ort in Deutschland wäre prädestinierter für den Besuch eines erschossenen US-amerikanischen Präsidenten als Sargleben? Genau. Genau. Zu euch können all, wenn mal Bedarf ist, all die toten Staatsmänner kommen und Besuche machen. Tito und Brezhnev und Stalin und Khrushchev und Kennedy und Reagan? Reagan ist auch schon tot, oder? Klar. Ja, der wusste das selber nicht mehr. Der hat ja auch so rum ihr Alzheimer, dass er nicht wusste, ob er noch lebt oder nicht. Insofern kann ich mich jetzt hier auch damit entschuldigen, dann muss ich das auch nicht wissen, wenn er jetzt selber nicht genau weiß. Mhm. So, woran denkst du, wenn du in Deutschland denkst, an Bundeskanzler? Ja. Habt ihr in der Schule schon gehabt, dass das jetzt eine Frau ist? Ja. In der Schule? Haben gesagt, Kinder, ey, setzt euch mal. Ich muss euch mal eine Mitteilung machen. Ja, was denn? Ja, unser neuer Bundeskanzler ist eine Frau. Oh. Oder? Ein tiefes Atmen ging durch die ganze Klasse. Mhm. So weit. Hab ich auch gehört. So. Und woran denkst du, wenn du an Lenin denkst? Ich muss jetzt mal hier ein paar schwierige Begriffe. Russland. Naja, das ist aber auch eine originelle Überlegung. Woran denkst du noch? An Deutschland denkst du an Bundeskanzler? Ich mach mal jetzt hier Rohrschachtest, Denkassoziationsspiel. Deutschland denkst du an Bundeskanzler, bei Lenin denkst du an Russland. Und bei Stracciatella? Schokolade. Falsch! Eis! Oh, Entschuldigung. Mann. So, aber du hast an Schokolade gedacht, kann ich ohne dafür. So, wir machen hier heute unser Assoziationsspiel. Boah, warum hast du überhaupt angerufen, völlig unvorbereitet, wie du bist? Was? Ach so, warum hast du überhaupt angerufen? Ach, weil ich da zu viel fordert habe, nehme ich mal an. Ich finde dich so toll. Na, da bist du aber nicht die einzige Frau, die jetzt so geht. Ich mache immer Werbung für dich. Echt? Ja. Hilft aber nichts. Nee. Wir sind nie mehr geworden hier, ich merke das. Ja. Hallo? Ich musste noch mal ein Schlückchen trinken, weil meine Kehle wie ausgedorrt ist. Musste ich mal ein Schlückchen trinken. Ja? Hallo? Ja. Geht's jetzt besser? Naja. Geht so. Gleich kommt ja die Krankenschwester und dann geht's noch besser. Ja? Ja. Super. Ja. Die macht dann hier unten mal ein Schläuchlein auf und lässt dir Trunkene wieder raus. Oh. Boah. Tut das nicht weh? Nö, den Schlauch einsetzen, das hat wehgetan. Aber ja, meine ich ja. Naja, aber der ist ja nur eingesetzt. Jetzt ist er nur, muss er nur noch vorne mal gedreht, aufgedreht, zugedreht werden. Ach so. So, und jetzt hören wir uns mal an, wie das ist mit den 16-Jährigen. Abgesehen davon, dass ich die ja praktisch immer wie die Pest veräpple, aber das hat einen Grund, weil eigentlich ist es 16-jährig zu sein schrecklich, aber eine der unbeschwertesten Lebensphasen wie Bob Peck. Bob Peck. Bob Peck. Hm? Bob. B-O-B. Peck wie Gregory Peck. P-E-C-K. P-E-C-K. Bob. Aha. Bob Peck vom Sweet 16 singt. It's great to be a child. Siehste, fängt schon mal an. It's great. Fängt gleich mit It's great to be a child. Es ist toll, ein Kind zu sein. Hallo? Ja, bin noch da. Der singt von 16-Jährigen. Es ist toll, da kannst du mal ein bisschen beleidigt sein. Oh, it's, scheiße. It's great to be a child. Young and crazy wild. Jung und crazy verrückt. Burning up the road with gasoline. Die Straße mit Benzin abfackeln. Aha. Siehst du, das sind doch die Träume, die man als 16-Jähriger hat, oder? Ja, klar. And smash the car to rubble. Get all the girls in trouble. Genau, die Autos zerschmeißen und die Weiber verrückt machen. So you can't be arrested when you're sweet 16. Denn man kann nicht eingeknastet werden, wenn man 16 ist. Das ist das Rätselslösung bei Bob Peck. The cops will take my zip gun, but not until I clip one when they frisk us to see if we're clean. They'll take our finger imprints, call us juvenile delinquents, but we won't go to prison, cause we're sweet 16. Aber wenig im Knast, weil wir 16 sind. Miles of greasy black hair. So, das hören wir uns jetzt nochmal von vorne an, ohne dass ich dazwischen quatsche und weiter interlinear übersetze. Thomas, Ungläubiger, ich danke dir für deinen Anruf. Sargleben! Ja. Welche Postleitzahl hatten das da? Muss ich mir aufschreiben, da muss ich nochmal irgendwann hinfahren. Vielleicht mit einem Begräbnisauto. Sag mal, 19? 3. 3? 5. Oh, 1935? Und weiter? 7. 1935, 7. Pfff, Sargleben. Ist eher südlich von Berlin, wa? Hallo? Nee. Sag mal, jetzt mach doch mal die Augen zu, stell dir mal die Weltkarte vor, dann zoomst du runter auf Europa, dann zoomst du runter auf Bundeskanzler-Einflussgebiet und dann zoomst du noch ein bisschen runter auf New August Bebel Matthias Platzeckland und dann siehst du irgendwo so einen blinden Pfahl im Fleische Brandenburgs, das ist Berlin. Und wenn du jetzt die Karte eingenordet hast, dann geht's darum, ob jetzt Sargleben oben von Berlin oder unten von Berlin ist? Oben von Berlin. Oben von Berlin. Man sagt aber nicht oben von Berlin, sondern sagt nördlich von Berlin. Genau. Sargleben ist nördlich von Berlin. Ja. Ich glaub dir jetzt mal, aber ich glaub dir nicht. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja. Und jetzt hörst du schön Bob Peck. Okay. Sweet 16. Tschüss, Thomas. Tschüss. It's great to be a child, young and crazy wild, burning up the road with gasoline, and smash the car to rubble, get all the girls in trouble, you can't be arrested when you're sweet 16, the cops will take my zip gun, but not until I clip one when they frisk us to see if we're clean. They'll take our finger imprints, call us juvenile delinquents, but we won't go to prison, cause we're sweet 16. You gotta have hair, miles of greasy black hair. And without a tattoo, you can be sure that you are a square. You gotta have hair. Gang up on a slugging and a killing and a mugging, and it's just like trick or treat on Halloween. In my rod another niche made, unless I use my switchblade, so I can buy some reefers, cause I'm sweet 16. I'm a real gone commando, just like Marlon Brando. My black leather jacket's real keen. My hero's name is Elvis. He rocks me to the pelvis. I wanna go out and be mean. And the cops can't suspect me. The laws all protect me. I can get away with murder. Ha ha! Because I'm only sweet 16. Bob Peck, der jetzt endlich mal erklärt hat, worin die Faszination oder die Eigentümlichkeit des 16 Jahre Altseins besteht. So, Kinder. Wisst ihr, kommen ja gleich die Nachrichten. Jetzt im Grunde kommen, haben wir jetzt ja keine Zeit, Gespräch zu führen. Vielleicht kann mal ein Freiwilliger, dass ich mal einen Freiwilliger melde, weil ich jetzt hier wieder mal total schlechte Laune habe, dass ich mal einen Freiwilliger meldet, der sich gerne mal runterputzen lassen würde. Ich weiß, das ist jetzt irgendwie sehr erniedrigendes Kommunikationsangebot meinerseits, aber wir wollen es mal nicht vormachen, in was für einer Welt leben wir denn? Das Leben ist kein Wunschkonzert. Wo habe ich nicht? Ach so, genau. Das singt doch auch, glaube ich, hier Rocket Freudenthal, oder? Da muss ich gleich nochmal kicken. Ich glaube, die singt das, oder? Das Leben ist, ja, und wenn der... dann nehmen wir einen Arsch zum Lenken. Wo war denn das? Nee, welcher Song ist das? Wir leben wie Spencer. Das ist ja ein Song für die ganze Mannschaft ist tot. Nee, das ist auch ein anderer Song. Wenn allerdings Romy Schneider, wo ist denn? Ich habe noch ein, der Adam und die Neonig, Mensch, hier, genau. Will ich nur den Anfang. Genau darum geht's, das ist es doch nämlich. Oder? Das Leben ist kein Wunschkonzert. Die Weisheit wächst auf Bäumen. Wir machen. Ah, super Anfang schon mal, oder? Das Leben ist kein Wunschkonzert. Die Weisheit wächst auf Bäumen. Wir machen unsere Augen zu und träumen. Aber eigentlich ist natürlich. Das Leben ist kein Wunschkonzert, die Weisheit wächst auf Bäumen. Wir machen unsere Augen zu und träumen. Ah, spitze, oder? Könnte ich mal rinlegen. Das Leben ist kein Wunschkonzert, die Weisheit wächst auf Bäumen. Wir machen unsere Augen zu und träumen. So, hallo? Wie sieht's denn aus? So, wolltest du dich jetzt mal hier von mir total, praktisch total fertig machen lassen? Gerne doch, ja. So, mein lieber Freund! Ja? Bist du fertig? Du hättest, genau, die Frage musste jetzt kommen. Bist du... Ja, leider bin ich schon fertig. Irgendwie auch scheiße, oder? Naja, war kein guter Diss, oder? Nee. Aber so ist es. Leben ist kein Wunschkonzert. Wir sind wächst auf Bäumen. Ist schon mal super, wa? Kann man sagen, was man will, oder? Ja, du liebst doch. Es ist kein Wunschkonzert. Die Weisheit wächst auf Bäumen. Wie bitte? Hey, das Lied finde ich gut. Finde ich auch. Ja, du kennst es doch gar nicht. Ja, aber ich kenne den Anfang. Ja. Leben ist kein Wunschkonzert, die Weisheit wächst auf Bäumen. Mann, die könnte man total rettlegen, ey. Leben ist kein Wunschkonzert, die Weisheit wächst auf Bäumen. Jetzt schäme ich mich. Wofür? Dafür, dass ich dich jetzt praktisch nur als Dummy, als Platzhalter, als Statist, als Punching Ball, als Dings genutzt habe. Im Grunde musste ich jetzt nur ein bisschen Zeit rumbringen, um noch eine Musik zu spielen, die ich unbedingt spielen will, und dann sind die Nachrichten praktisch dran, verstehst du? So, das ist jetzt das Opfer, oder? Ja, aber im Grunde habe ich ja gesagt, jetzt soll angerufen werden, wer hier demütigt werden will. Und es gibt echt total viele, die Maso-Fraktion ist echt nicht zu allzu schwach hier im Sendegebiet. Was heißt Maso-Fraktion? Masochisten. Gibt jetzt, wie ist das, was, sagen wir mal, spezifische Formen von Sexualität betrifft? Ja. Gibt es einen Bereich, von dem man sagen kann, hat im weiteren Sinne so mit körperlichen Demütigungen, Gewalt zu tun? Ja, und die Ehen sind die hauen, das sind praktisch die Sadisten, und das andere sind die gerne gehauen werden, das sind die Masochisten. Ja, wie genau. Wir beide praktisch. wir hatten jetzt quasi eine kurze sadomasochistische Telefonflirt. Ja, und ich war der Hauer und du warst praktisch der Gehauene. Ja, jetzt mal ganz vorsichtig. Du bist ja tendenziell eher ein 16-Jähriger, oder? Nee, tendenziell eher ein 17-Jähriger. Naja, tendenziell, nee, wenn, dann bist du ein 17-Jähriger. Ein tendenzieller 17-Jähriger ist ein 16-Jähriger. Der ist tendenziell, dann bist du ein tendenzieller 18-Jähriger. Aber von einer, irgendwie dann doch noch recht 17-jährig, würde ich mal sagen. Aber nimm mit 16-jährig. Nimm mit ruhig als Kompliment. Wie alt bist du denn so tendenziell jetzt? Ach, das sag ich dir nicht, du weißt ja. Das Leben ist kein Wunschkonzert, die Weisheit wächst auf Bäumen. So, und jetzt spielen wir aber noch eine schöne Musik, weil wir jetzt schon bei so bestimmten Formen von etwas, sagen wir mal, randständiger Sexualität, das hat jetzt eigentlich ja nichts mit Sexualität zu tun. Es gibt jetzt gewissermaßen zwei große Songs, die ich kenne, in denen quasi Körpersounds eine Rolle spielen. Das ist ein Song von jemandem, den ich nicht erwartet habe, von Serge Gainsbourg. Den kennt man mit Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Und der hat aber den Song gemacht und der führt dann zu etwas hin, was den heute Abend auch noch bestimmen wird, über Jewgeni Sokolov. Kennst du Jewgeni Sokolov? Nee. Ich auch nicht. Ich kenne ihn auch nicht. Und wie kommt er auf den Namen? Der Song heißt Jewgeni Sokolov. Und ich kann aber nur sagen, eigentlich ist schon, möchte ich nicht Jewgeni Sokolov sein, oder wenn ich schon Jewgeni Sokolov wäre, würde ich nicht in dieser Art und Weise von Serge Gainsbourg besungen werden wollen. Wenn du verstehst, was ich meine. Und David kickt sich draußen Kriegsfilme an, sag mal. Echt? Was ist denn hier los? Ja, ist irre! Der sitzt da und kickt David wieder ins Wasser schießen. Vielleicht sollte er dann schon den Halbautomaten. Schießen, machen. Scheißen, was so eine kleine Vokalvertauschung ausmacht, oder? Schießen, Scheißen. Herr Schöpe! Herr Schöpe, hallo, hallo! Hier spült die Musik! Der sitzt da und kicht sich Weltuntergangskriegsfilme an! Und verdient ein Scheißegeld dabei, sag mal! Das ist so unglaublich! Deutschland, du bist dem Untergang geweiht! Alle sitzen da, kriegen Kriegsfilme, machen keine Kinder, aber Rente haben wollen. Ich wäre verrückt. Ein Volk von Jewgeni Sokolovs. Ich danke dir für deinen Anruf. Denen ist dieses Lied hier gewidmet. Jewgeni Sokolov von Serge Gainsbourg. We'll be right back. Kinder als Kommentar. Das war tatsächlich Serge Gainsbourg. Evgeny Sokolov heißt der Song. Nur mal ein kleiner Innenblick ins, Blick ins Innenleben dieses Senders. Welches Ansehen ich hier im Sender genieße, eben kommt der Kollege Bartsch rein und dachte, ich dachte, du machst das. Das war Serge Gainsbourg, nicht ich. Und dass man mir so etwas zutraut, pfui Teufel. Auch kommenden Donnerstag ist wieder Donnerstag. Frage Nummer 1. Die Nationalflagge der Volksrepublik China zeigt gelbe Sterne auf rotem Grund. Wie viele gelbe Sterne? Ja, wie viele denn dann? Also 80. In welcher Verdi-Oper kommt eine Mrs. Quigley vor? Wie heißt der höchste Berg Österreichs? Boah, ein ganz hoher Berg. So, welcher Regisseur drehte zwischen 1971 und 1976 den Kultfilm Eraserhead? Naja, ich glaube, so einfach ist es nicht. Das Fritz-Kneipen-Quiz mit Tommy Walsh. Ganz klar. Jede Woche Donnerstag woanders. Kommenden Donnerstag im Bilderbuch Berlin-Schöneberg. Aber immer ab 22 Uhr. Mehr Infos fritz.de und im Radio. Fritz vom RBB. 22.36 Uhr. Fritz Info. Nachrichten. Mit Mario Bartsch. Der weißrussische Oppositionsführer Milinkewitsch hat seine Anhänger aufgefordert, durchgehend weiter zu demonstrieren. Für Samstag kündigte er eine Massenkundgebung gegen die Regierung des amtierenden Präsidenten Lukaschenko an. Die Opposition bezeichnet das Ergebnis der Präsidentenwahl als Fälschung und fordert Neuwahlen. Der französische Premierminister de Villepin will die umstrittene Arbeitsmarktreform nicht zurücknehmen. Das sagte er am Abend vor Mitgliedern seiner Partei. Auch heute gab es Demonstrationen. Laut Polizei beteiligten sich landesweit 40.000 Schüler und Studenten. In der Debatte um kostenlose Kindergartenplätze hat Finanzminister Steinbrück einen Finanzierungsvorschlag gemacht. Man könne dafür das Kindergeld kürzen, sagte Steinbrück in Berlin. Schon bei 4 bis 6 Euro weniger komme eine Menge Geld zusammen. In Ägypten sind bei einem Schiffsunfall auf dem Nil 27 deutsche Urlauber verletzt worden. Ein ägyptisches Besatzungsmitglied kam ums Leben. Insgesamt waren knapp 70 Deutsche an Bord. Das Schiff hatte auf einem nicht freigegebenen Teil des Nil eine Brücke gerammt. Zum Sport. In der deutschen Eishockeyliga haben die Eisbären Berlin bei den Krefeld Pinguinen 5:2 gewonnen. Damit benötigen sie bei einer 3:1 Führung nur noch einen Sieg in der Best-of-Seven-Serie. Wetter. In der Nacht gibt es viele Wolken, im Süden Brandenburgs kann es mal wieder schneien, die Temperaturen sinken auf -1 bis -6 Grad. Morgen ist es weiter sehr bewölkt, nur Richtung Prignitz und Uckermark kann die Sonne rauskommen, es werden maximal +3 bis +6 Grad. Verkehr. A111 Autobahnzubringer Hamburg, Charlottenburg Richtung Oranienburg. Zwischen Kurt-Schumacher-Damm und Schulzendorfer Straße ist die Autobahn wegen Instandhaltungsarbeiten gesperrt, sonst überall eine gute Fahrt. Und wenn im Radio 103,2, dann Fritz in Spremberg. Blue Moon. Denin. Er rührte an den Schlaf der Welt mit Worten, die Blitze waren. Sie kamen auf Schienen und Flüssen daher, durch alle Länder gefahren. Er rührte an den Schlaf der Welt mit Worten, die wurden Brot. Und Lenins Worte wurden Armeen gegen die Hungersnot. Er rührte an den Schlaf der Welt mit Worten, die wurden Maschinen. Wurden Traktoren, wurden Häuser, wurden Türme und Minen. Wurden Elektrizität, Hämmer in den Betrieben. Stehen unauslöschbar in allen Herzen geschrieben. Stehen unauslöschbar in allen Herzen geschrieben. Das Leben ist kein Wunschkonzert, die Weisheit wächst auf Bäumen. Wir machen unsere Augen zu und träumen, träumen, träumen. Das Leben ist kein Wunschkonzert, die Weisheit lässt auf Bäumen. Wir machen unsere Augen zu und träumen. Ich hab das durcheinander. kann ich noch verkaufen. Und den Rest, den kehr ich auf den Haufen. Und ich übergebe alles das zusammen der reinigenden Kraft der Flammen. Rocket Freudenthal waren das. Super, oder? Ja, Leben ist kein Wunschkonzert. Wächst an Bäumen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Das Leben ist kein Wunschkonzert, die Weisheit wächst auf Bäumen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, bei der nächsten Musik müsst ihr genau zuhören. Das schon mal als Ansagemodus. Ansonsten reden wir heute zum Thema. Denke ich an Deutschland, denke ich an Lenin, denke ich an Stracciatella. Und da will ich wissen, woran ihr denkt. Wer sich daran beteiligen will, wie gesagt, die Telefonnummer eben war klar, dass die vom halbautomatischen Anrufbeantworter... Nein, ja, die doch nicht. Ja, das ist klar. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 Kinder, 32. Wartet mal, ihr müsst ihr ein bisschen mit in Trab halten, den Kollegen Schöpe, sonst kickt er da an, wie alte Männer da im Wasser rumschwimmen. Das soll er nicht machen, ist nicht sein Job, sondern... Ach, jetzt kickt er gleich wieder, ob da wirklich alte Männer am Wasser rumschwimmen. Nee, macht mal richtig Betrieb. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. So, ich ruf da mal jetzt selber testhalber an. So, welche? 731 39 731. Hallo? Oh, scheiße. Oh, warte mal. Ja, hallo, ja, bist ja gleich dran. Ich muss, glaube ich, eine 0 vorwählen. 731 39 32. Ach so, das war jetzt... So, ich wollte mal fragen, was denn eigentlich los ist. Warum ist denn da keiner? Warum ist das alles automatisch? Und was machst du denn da, lieber Freund? Ich sehe dich doch. Das ist wahrscheinlich ein ungewöhnlicher Anruf, wenn man auf den Anrufbeantworter spricht und den, der nicht ans Telefon gegangen ist, sieht, wie er sich daran freut, wie arme Taucher von Haien gefressen werden. So, ich sag jetzt mal was ich total ungerne sage und total selten sage, was meine Art eigentlich nicht ist. Aber das muss, glaube ich, an der Stelle mal gesagt werden. Arschloch! Oh, schnell auf die Licht. Oh, mein lieber Scholli. Oh, das hat echt 6 Cent gekostet? Naja, das war mir jetzt das Arschloch wert. So, hallo, wer bist denn du? Ja, ich bin der Kevin. Kevin? Ja. Mann, scheiße, jetzt hat mich hier mit den Strippen verfummelt. Warte mal, ich muss schnell mal... Ah, Mann. eine Telefonsendung, in der man selber telefonieren muss. Wenn das nicht aus scheiß autoreferenziell ist, dann heiße ich Theodor W. Adorno. Das sagt ihr jetzt alle überhaupt ja nicht, wa? Nee. Scheiß autoreferenziell. Scheiß verstehe ich noch. Das andere nicht. Und was waren, wer waren der, was ist denn das für eine Gruppe, Theodor W. Adorno? Wie heißt du, Falk? Nein, Kevin. Aber wieso Falk. Denn? Kevin? Naja, meinetwegen Kevin. So, woran denkst du, wenn du an Deutschland denkst? Aufbau Ost. Aufbau Ost? Natürlich. Da würde ich ja nicht dran denken. Warum? Wo denn? Von wo aus rufst du an? Aus Sachsen-Anhalt. Ich finde, wer Sachsen-Anhalt anruft, soll sie nicht Aufbau Ost sagen. Hm. Ist bei euch schön, haben sie bei euch schön alles wieder aufgebaut? Nee. Na, aber wieso denkst du da dran? Na, warte mal, Zeit wird. Ach so, echt? Na, was sollen sie denn aufbauen? Vielleicht kannst du das selber machen. Selber ist ja Mann. Es, wie heißt es in der Internationale? Es gibt kein Gott, kein höheres Wesen, kein Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, müssen wir schon selber tun. Tja, dann lieber ein bisschen internationalistischer denken. Also jetzt in musikalischer Richtung praktisch. Hä? Kevin. Und woran denkst du, wenn du an Lenin denkst? Jetzt sag nicht Russland, sonst wäre ich verrückt. An Kommunismus. Aha. Und woran denkst du, wenn du an Kommunismus denkst? An Lenin. Mein Lieber, da bist du aber ohne Denkschlaufe geraten. Gut, ich schreib mir, warte mal, ich muss mir das mal jetzt hier aufschreiben. Was die Leute, und woran denkst du bei Stracciatella? Schokolade. Sag mal. So, Bundeskanzler hat der Erste gedacht, du denkst Aufbau Ost. Und bei Lenin dachte der eine an Russland und der andere an Kommunismus. Ah, wann hat er ungefähr gelebt, Lenin? Ei, ei, ei. Ungefähr? Ja. Oder wann ist er ungefähr gestorben, sagen wir mal so? 1900. So was. Na wann denn du da? Ja, 1900. 1989, als die Mauer gefallen ist, oder was? Ein bisschen davor. Na wann denn? Jetzt sag doch mal was. 1910, schätze ich mal. Na, hast dich aber gewaltig hier irrt. Aber gut, egal. Okay. Stracciatella denkst du an Schokolade. Und woran denkst du, wenn du freiwillig denken darfst? Wenn du die keine Vorhaben von mir kriegst? An Sprechfunk. Mhm. Und was denkst du da? Schöne Sendung. Na, das hast du jetzt aber schön gesagt. Ja. Ja. So, warte mal, was hat denn hier für eine Musik drin? Genau, das ist eine wichtige Musik. So, was, du bist ja auch 16, oder? Nee, 15, aber bald. Ah, dann bist du tendenziell 16. Wer 15 ist, ist tendenziell 16. Wer 16 ist, ist 16, aber auch tendenziell 17. Das haben wir vorhin aber, glaube ich, geklärt. So. Das Leben ist kein Wunschkonzert, Weisheit wächst auf Bäumen. So, was machen wir jetzt? Du hast ja im Grunde alle meine Fragen beantwortet. Hast du noch eine Frage, die ich dir beantworten kann? Nö. Gut, jetzt noch fragen können, wann Lenin gestorben ist. Hahaha, vielen Dank für deinen Anruf. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, hallo, Freundchen. Hallo, Freundchen. Hi, Kutti. Mann, jetzt hör auf! Jetzt wünsch dir nicht, ich hab den Song nicht. Das Leben ist kein Wunschkonzert, die Weisheit wächst auf Bäumen. Na los, zusammen! Das Leben ist kein Wunschkonzert, die Weisheit wächst auf Bäumen. Ah, super, das oder? Das sagst du doch endlich mal. Ich vergesse es ja immer wieder. Wie heißt der denn, Doktor? Dr. Pippifax? Wie heißt der Dr. Dings da? Ringding. Dr. Ringding. Vom Vater heißt das Lied. Vom Vater. Ja. Sag mal, aber wer Dr. Ringding heißt, kann ja irgendwie ganz sauber Uni sein, oder? Doch. Echt? Du meinst, es ist echt ein ganz, ganz sauberer? Ich kenne ihn persönlich nicht. Nee, aber so als... Das Lied hat mich so fasziniert und ich hab's nur einmal bei euch gehört. Bist du sicher? Ja, leider. Das ist schon fast so, ja, also anderthalb Jahre her. Mein lieber Scholli. Jetzt weiß ich ohne, jetzt hat der Computer hier auch total im Nacke. Sonst hätte ich da mal versucht zu kicken. Ah ja, ist jetzt auch real, oder? Ah, da ist der Strom raus. Oh. Dr. Ringding, naja, irgendwann, also wenn du jetzt 80 Mal anrufst, dann kann ich mir das irgendwie oben merken und dann spiele ich das irgendwann in 2,5 Jahren. Okay. Silber, woran denkst du, wenn du an Deutschland denkst? An Volk der Bekloppten und Bescheuerten. So eine klare Ansage. Da kriegen wir hier aber echt eine bunte Mischung raus. Bundeskanzler, Aufbau Ost, Volk der Bekloppten und Bescheuerten. So, woran denkst du, wenn du an Lenin denkst? An Scheiße. An Scheiße? Warum denn ditte? An Kommunismus. Aha. Gut. Ich mache ja in 2 Wochen eine schöne Lenin-Show an der Volksbühne. Hallo? Du willst mich einladen, musst mich aber abholen. Darum muss ich jetzt mal rauskriegen, was die Leute im Kopf haben, wenn sie an Lenin denken. Und woher denkst du, wenn du an Stracciatella denkst? An eine Kalorienbombe. Kalorienbombe, das ist doch wenigstens mal eine Ansage. Was macht denn der Verlobte, der alte Kalorienbomber? Er hört zu. Echt? Wo denn? Zu Hause bei seiner Mutter? Genau. Oh, hallo, Verlobter. Hallo. Bussi, Bussi. Bussi, Bussi. Schnucki, Hasi, Hasi. Verlobter, sollen wir dir mal was vorsingen? Das ja, da liegt er. Die Weiße wächst auf Bäumen. Genau, aber gleich nochmal. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Die Weisheit wächst auf Bäumen. Super. Ich liebe Helle. Er ist der allerliebste Mann der Welt. Er ist zwar kein Geld, aber er ist mein Held. Das ist Liebe, die für immer hält. Du solltest Rapperin werden. Ach. Wieso denn nicht? Du brauchst praktisch bloß noch einen, der hinten ein bisschen Dings macht. Und dann hier eine Zeile haben wir schon. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Die Weisheit wächst auf Bäumen. Ich danke dir für deinen Anruf. Tschüssi. Tschüssi. Hallo Freundchen, wer bist denn du? MUKS, wir machen mega Stress. Soll ich dir mal was sagen? Hier ist der Benni. Soll ich dir mal was sagen? Ja. Das Leben ist kein Wunschkonzert, die Weisheit wächst auf Bäumen. So, woran denkst du, wenn du an Deutschland denkst? Aber jetzt aber schön gerappt. Wie? An Merkel. Merkel, Merkel, Merkel. Und woran denkst du, wenn du an Lenin denkst? An Russland, Kommunismus, scheiße waren die Angebote. An Russland. Naja, nee, du sollst dich nicht für jeden von den dreien entscheiden, sondern ein viertes hinzufügen. Dann fällt mir gar nichts ein, ja. Da fällt dir ja nichts ein. Ich hab doch hier prima Vorhaben gemacht, sag mal. Geschichte. Ach, Geschichte. Jetzt hör doch mal hin hier. Alles muss man hier immer so etepetete. Immer wieder. Lenin! Bumm! Er wird an dem Schlaf der Welt mit Worten die Blitze waren. Sie kamen auf Schienen und Flüssen daher, durch alle Länder gefahren. Er rührt an dem Schlaf der Welt mit Worten die Worten groß. Super, oder? Super. Ja. Machst du Musik? Ob ich Musik mache? Ja. Nee. Warum denn nicht? Jeder junge Mensch heutzutage ist ja verpflichtet, Musik zu machen. Nee, ich aber nicht. Na, dann kauf dir eine Gitarre. Und dann nimmst du einfach klang, klang, klang, klang, klang. Er rührte an dem Schlaf der Welt, das Leben ist kein Wunschkonzert. Verstehst du? Ja. Ist doch zu machen. Woran denkst du, wenn du an Stracciatella denkst? An Eis. Ach, kick mal an, das hat ja aber auch gedauert. Und woran denkst du, wenn du freiwillig denkst? Freiwillig? Ja! Oh, freiwillig ist aber auch noch nicht vorgekommen. Nee. Genau, mach ich mal einen Querstrich hin. Ja, ich notiere mir das ja immer, dass ich ein bisschen den Überblick behalte. An der Stelle mache ich mal einen Querstrich. Okay. Hast du wahrscheinlich nichts dagegen, oder? Genau. Genau, dachte ich mir doch. So sieht es aus. So sieht es aus. So, dann würde ich mal sagen, dann spiele ich jetzt mal eine Musik, wo man mal vielleicht ein bisschen aufmerksam zuhören kann, zumal die sich selbst ansagt, man aber die Ansage natürlich überhaupt nicht versteht. Was hältst du davon? Spitze. Genau. Sag ich doch, ich danke dir für den Anruf. Dankeschön, Kutner. Ciao. Tschüss. Пусть закінчується наша маленька подорож. Genau, so sieht es nämlich aus. Wollen wir uns mal nichts vormachen. Jetzt habe ich darüber gequatscht, insofern hören wir uns das nochmal richtig von Anfang an an. Пусть закінчується наша маленька подорож. І ми входимо в Україну мрій. В світ звуків і мелодій, які володю нами підхоплює і несе. І наприкінці все щось зостається там глибоко, уявляє, наче у вісні. ВВ вітає вас! Created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, das war eben die Musik, deswegen habe ich gesagt, muss aber sie genauer zuhören. Das war eben. Klar wird der eine oder andere möchte gern Auskenner sagen, Russenmucke. Russenmucke stimmt nicht, war Ukrainermucke. Wobbly, wie du Plasma? Die spielen am Samstag, am Samstag, am Samstag, am Samstag, am Samstag, am Samstag, am Samstag, am am Samstag, am Samstag, denke ich. Am Freitag oder am Samstag? Am Samstag. Am Samstag, würde ich mal sagen. In der Volksbühne. Da findet ein Bolschoi, weiß ich jetzt nicht, ob man Russisch sprechen darf, Literaturfestival statt, an dem ich sogar am Freitag was vorlesen muss. Aber an dem auch der eine oder andere, der eine oder andere wird die meisten werden ihn nicht kennen. Wladimir Sorokin liest mit der Unterstützung von der eine oder andere wird ihn kennen oder nicht kennen. Herbert Fritsch zum Beispiel. Also, Freitag, Samstag, Sonntag, volle Pulle Literatur bis zum Abwinken, Osteuropa-Literatur bis zum Abwinken, Last and Lost heißt die ganze Veranstaltung. Und dazu würde ich gerne nachher, sag ich vielleicht nochmal, vielleicht so gegen Mitternacht, 3 Karten verlosen. Karten, die zum kompletten Eintritt an allen 3 Tagen berechtigen. Also 3 Tageskarten. Inklusive Lesung, inklusive Konzert, inklusive, was sich ans Konzert anschließt, East Block Musik, Disco, was glaube ich nicht unbedingt das Schlechteste ist, wenn man sich mal so anhört, hat die so an Zeug, an seltsamer, an schöner, an interessanter, an komischer Musik rausbringen, wie das zum Beispiel hier. Nein, falsch. Guten Tag. Moin, wohin geht's, Fräulein? Bitte schneller zur Regatta, nach Duisburg. Nach Duisburg. Wird gemacht. Bitte schneller. Also. Messer für Frau Müller sind das? Hören wir uns nachher vielleicht nochmal an. Also wie gesagt, 3 Tage Literatur. Julian Ruchowitsch und Tanja Dücker und Lübko Derisch und wie sind wir? Georgi Dallos. Alle da lesen irgendwas vor, lassen sich unterstützen, unter anderem durch mir. Und schöne Musik, abends irgendwie immer Musik, abends immer Musik, irgendwie, abends immer Musik im Roten Salon oder wo auch immer. Tanzer war, Zuhörer war, verschiedene Musiken. Um 12 Uhr, um Mitternacht werden hier 3 Tageskarten verlost. Und dazu gibt es dann irgendwie noch eine Frage, die man dann beantworten muss. Kann man sich ja schon mal ein bisschen Gedanken machen, in welche Richtung könnte die Frage gehen? Wahrscheinlich in Literatur. Vielleicht wäre die Frage die, von wem stammt denn eigentlich diese? Naja, sag ich jetzt mal nicht. So, meine Telefonnummer hier, habe ich dir schon mal gesagt? Warte, ich rufe die Waldtelefon. Ah, muss ich nochmal sagen, da gibt's immer wieder so, ich habe vorhin noch eine Mail gekriegt. Ah, ich finde das so lustig, könnt ihr mir das mal als MP3-File schicken? Kann ich nicht. Aber man hat natürlich die Möglichkeit, sich das selber mitzuschneiden. Und dann draußen einen MP3-File zu machen und das schön aufs Handy zu laden. Oder wie es ich war, ist billiger als bei, wie heißen diese Handy-Klingeltonstationen, weiß ich jetzt auch nicht. Ich mach's jetzt mal, ich sag vorher nichts, ich sag hinterher nichts. Wer mitschneiden will, hätte jetzt die Gelegenheit. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Guten Tag. Moin, wohin geht's, Fräulein? Bitte schneller zur Regatta, nach Duisburg. Duisburg? Ja, Duisburg. Wird gemacht. Bitte schneller. Also. Ja, so sieht es aus. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Die Weisheit wächst auf Bäumen. Hallo, wer bist denn du da? Hallo? Ja, hallo. Hallo? Das ist natürlich scheiße, wa? Ruft man so lange an und dann ist es Netzkacke. Hallo? Hallo? Hallo, ja, dein Netz ist... Ja, hier gibt's Handylöcher. Ja, du bist gerade in einem Handyloch. Komm raus. Hilf, ich bin in einem Handyloch gefallen. Wer kann mir raushelfen? Hallo, Freundchen. Du musst hier irgendwie eine lochlose Ecke suchen. Jetzt? Nee. Ich habe nur jetzt verstanden, mehr nicht. Aber ich nehme an, deine Frage lautete, ob es jetzt geht oder ob ich dich jetzt verstehe. Nee. Überhaupt jetzt? Hä? Jetzt, wenn ich jetzt rede. Hä? Ah, das sind tolle Gespräche, ich muss nur hell machen. Sag was! Hä? Hallo? Hä? Hallo? Hä? Ist da jemand? Ist du fest? Hä? Hä? Mann, scheiße ist es! Oder um es anders zu formulieren... Das Leben ist kein Wunschkonzert, die Weisheit wächst auf Bäumen. Hallo? Ja, grüß dich, Kuttner. Ja, Mensch! Sag mal, aber heute rufen wieder nur Kerle an. Ja, ich hab da ein Problem. Ha, ha, ha, ha. Und weißt du warum? Nee. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Die Weisheit wächst auf Bäumen. Das gilt eben auch für mein Leben. Es ist kein Wunschkonzert. Mhm. Scheiße. Nicht scheiße. Ja, hey, doch. Guck mal, wir haben letztes Mal so schön mit dir gequatscht. Ja, schön. Ja, für dich war's schön. Ja, für dich auch. Für mich war's total deprimierend. Nein, stimmt gar nicht. Du warst voll begeistert. Ich war hinterher komplett fertig. Nee. Und dachte wieder, Mann, Kummertelefon, Sozialstation, psychotherapeutische Begleitung, Bewährungshilfe, Kindersuchdienst. Bin ich deswegen Radio-Moderator geworden? Nee. Aber du weißt ja, das Leben ist kein Wunschkonzert, die Weisheit wächst auf Bäumen. Gut, dann wisst ihr gar nicht, wer hier ist. Na, wer ist denn da? Ja, hier ist Horst der Walzer. Verstehst du, der Arbeiter? Der Walzer, der Arbeiter! Richtig. Horst, Mensch! Ja. Na, das wird aber Zeit, dass du mal anrufst. Naja, du bist ja was alles. Du fehlst mir doch sowas von wie Sau, Mensch. Ja, du mir ja auch, verstehst du? Naja, klar, versteh ich. Gut, da läuft dein Kühlschrank noch. Mein Kühlschrank? Na ja. Wir haben letztes Mal festgestellt, dass wir das Blech hier für den Kühlschrank gewalzt haben. Das ist ein Scheißkühlschrank, der funktioniert nicht. Ich glaube, euer Blech ist zu schwer, der läuft nicht, der steht die ganze Zeit rum, der blöde Kühlschrank. Ich versuche den immer zum Laufen. Ich sag mal, komm, hier, komm her, na komm, du mach doch mal. Denkst du, die Sau rührt sich? Aber ist, glaube ich, auch klar, weil ihr natürlich das Blech wieder viel zu fett dick gewalzt habt. Weil ihr dachtet, oh, das soll Panzerblech werden, haben sie aber Kühlschränke draus gemacht. So war der Osten, ey. Ist ja noch ein alter Ostforon-Kühlschrank. Ach so, so einen hast du noch. Ja, na, vielleicht sollte ich mir mal einen neuen kaufen. Aha. Schön von Mielke. Miele, Mensch, nicht Mielke. Miele, nicht Mielke? Nee, Mielke nicht. Mielke war doch der andere. Mielke war auch Kühlschrank. Genau. So, woher denkst du, wenn du an Deutschland denkst, Ralf? Horst! Ja, Horst. Horst! Woran ich denke, wenn ich an Deutschland denke? Ja, woran denkst du, wenn du an Deutschland denkst? Du, momentan denke ich, ja, oder ich wünsche mir den Frühling, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Ach, so ein unpolitisches Denken hast du, was Deutschland angeht? Naja, du Politik, sag mal, kann man sich drüber streiten, ist aber nicht so unbedingt mein Ding, weißt du, bringt ja eh nichts. Gut, na dann frag dich mal gleich, was du denkst, wenn du an Lenin denkst. Und du sitzt da wahrscheinlich öfter da und denkst an Lenin. Naja, gut, na, nicht wirklich, ehrlich gesagt. Echt? Nee. Jetzt bin ich aber echt ein bisschen erstaunt. Aber Lenin hat ja die Elektrizität eingeführt, ne, in Russland. Ja, es glückt nicht allzu weit, die kommt damit, aber... der hatte, glaube ich, den Ehrgeiz. Ja. Ja. Aber ja. Sag mal, du bist ja auch Jungpionier gewesen. Das siehst du. Du hast ja wahrscheinlich auch noch den Geburtstag von Lenin gefeiert irgendwann mal. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wann der war, aber... Geburtstag von Lenin gefeiert. Ja, da willst du dich jetzt wieder nicht dran erinnern, oder? Ans Thälmann habt ihr gefeiert. Ja, und Tag der Nationalen Volksarmee und Tag des Lehrers. Pioniergeburtstag und Weihnachten, alles unterschiedslos, oder? Genau so. Die kommunistischsten und die christlichsten Feiertage begangen, Hauptsache wird gefeiert. Ach, kurz mal, war okay, oder nicht? Ja, logisch. Ja, sicher. Sie, was denn heute? Natürlich, fehlt mir heute noch ein bisschen Pioniergeburtstag zum Beispiel. Ja. Ah, was könnte ich da feiern, 13. Dezember? Muss man jetzt immer alles alleine machen. Weil das liegt, das schlägt so schön die Brücke zwischen Nikolaus und Weihnachten. Das war ein Spitzentermin. Ja. Ja, und selbst trotzdem sind du da, den Tag der Deutschen Einheit haben sie uns auch gleich geklaut, oder? 17. Juni war doch auch super. Was? Haben sie gleich abgeschafft. Blöden 3. Oktober draus gemacht, aber es ist am Juni viel besser. Ja, das Wetter. Aber richtig. Ja. Aber Oktober ist ja auch noch schön. Ah, ich sag dir. Jetzt aber kurz noch, was ist eigentlich dein Thema heute? Naja, denke ich an Deutschland, denke ich an Lenin, denke ich an Stracciatella und woran denke ich, wenn ich freiwillig denke? Woran denkst du, wenn du freiwillig denkst? Oh, das mache ich eigentlich auch nicht, ich bin ja immer mit dem Weizen beschäftigt. Ja, sicher, ich muss, pass auf, ich muss das... Ja, muss so geht es aber nicht. Dann muss ich hier ans Weizen denken, verstehst du? An das andere. Glaube ich dir nicht. Doch, wirklich? Nein, glaube ich dir nicht. Doch, ohne Quatsch. Man kann nur beim Weizen an was anderes denken. Naja, das ist aber... Ich kann ja hier auch mitten im Reden an komplette Scheiße denken, ja, zum gut, Beispiel. Ja, guck mal, ich wäre ja unkonzentriert, wenn ich an andere Sachen denke. Ja, natürlich, ich ja auch, aber das trotzdem... Dann läuft die Sendung aus dem Ruder und bei dir läuft dann eben mal so ein Blech daneben. Na und? Ist ja, das ist mal ein Blech daneben gelaufen, machen wir einen Kühlschrank für Kuttner draus. Hahaha, so funktioniert's doch. Naja. Außerdem funktioniert mein Autoschiebedach oben immer noch nicht. Ach so? Ja, nee, überhaupt gar nicht mehr. Das ist, ich krieg quasi das Fenster oben auf dem Dach nicht mehr auf. Scheiße, oh, jetzt ist es Frühling geworden, ey. Ja, das ist blöde. Und zumal ich ja so ein Typ bin, der gerne im Auto steht. Verstehst du? Und da ist schon ganz schön, wenn oben offen ist. So stehe ich jetzt die ganze Zeit wie ein Idiot gebückt in meinem Auto. Ach, wie sieht denn das aus? Komplett kacke. Wieso stehst du im Auto, sag mal? Ich kenne da naja, wenn man da oben offen hat, dann kann man doch im Auto stehen. Beim Fahren oder vor dem Parken? Ja, dann fliegt einem schön der Fahrtwind in die Fresse. Das ist doch spitze. Denn das Auto, da wird Auto fahren wie Motorrad fahren, aber eben nicht ganz so gefährlich, weil sind ja noch an allen vier Seiten Blech. Panzerblech. Genau, unser Blech. Ja, und wenn ich jetzt im Auto stehe, dann muss ich eben total gebückt stehen. Herr Kuttner, was ja, und da wird natürlich die Verkehrspolizei dann immer misstrauisch. Ja, das lobe ich. Ja, warum steht denn der da so gebückt in seinem Auto? Was ist los mit dem? Hat der einen Haltungsschaden oder was? Ja, kacke. Ah, ich könnte schon wieder kotzen. Ah, oh, ich könnte mir schon wieder mal einen rausholen, ja, den zum Fertigmachen hier. Mann. Gut, dann kannst du auch im Auto machen, geht auch. Naja, überhaupt gar nicht. Warum nicht? Na, wenn du, wenn. Na, wenn der Dach oben. Nein, na, geht doch aber nicht. Das Fenster geht doch oben nicht auf. Dann stehe ich gebückt da, wie die da stehen sollen, die ich quasi fertig zu machen vorhabe. Das ist doch blöde. Mann. Da fällt mir doch mal gleich ein kluger Satz ein. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Die Weisheit wächst auf Bäumen. So. Lieber Horst. Ja. Jetzt kick dich doch mal in der Werkhalle um. Da liegen jetzt lauter daneben gelaufene Bleche auf der Erde. Nee, nicht wirklich. Du kannst ja nicht sagen, dass du dich konzentrieren kannst, wenn du mit mir redest. Aber ja, freiwillig denken ist nicht drin, oder was? Aber so, ich muss doch mal sagen, ich habe ja noch einen ganz netten, dynamischen, schlanken, gut aussehenden Arbeitskollegen neben mir. Ich brauche keine gut aussehenden Arbeitskollegen. Wäre ja mal schön, wenn meine Frau anriefe. Ja, wäre auch nicht schlecht. Aber du, der ist so nett, der ist fast so nett wie eine Frau. Weißt du? Und der macht jetzt meine Arbeit mit ein bisschen. Das hört er ja wahrscheinlich gerne. Dafür kriegst du nachher gleich eine schöne Walzermäßig in die Fresse gehauen. Nein, oder? Wirklich, Kuttner. Oh, der ist fast so nett wie eine Frau. Komm mal her, Horst. Kuttner, das darfst du nicht nochmal. Kuttner, willst du den netten Werner mal haben? Nee. Warum nicht? Der nette Werner? Ja, komm, ich geb da mal. Hallo, netter Werner. Ich geb da mal. Ja. Hallo, Kuttner, grüß dich. Hier ist der Werner aus Sachsen. Hallo, netter Werner. Ja, ich bin erwachsen, bin aber auch vorläufig mal in Brandenburg war da gewesen. Ja. Aber mach bald wieder in Sachsen, weil ja nicht los ist. Wir machen sie bald Licht aus. Echt? Naja, nicht los ist. Da auch blechemäßig? Ich mach auch Bleche, ja. Aber du hast ja gut zu tun, oder? Weil er dein Kumpel nichts macht. Naja, ich habe ja schon in Sachsen Bleche gemacht, weißt du? Ach so, und? Ja, und da die ja keine Gescheiden machen, lerne ich die alle erstmal an und dann mache ich wieder in Sachsen. Genau. Schöne Entwicklungshilfe. Selbstverständlich. Oder ist klar, in Brandenburg für blühende Landschaften sorgen. Naja. Oder machen wir die ganzen Fabriken zu, planieren sie runter und dann blüht die Landschaft. Na gut, aber Sachsen ist noch schlimmer, da ist noch viel mehr zugemacht, weißt du? Ach echt? Ich denke, ja. Sachsen ist immer so euphorisch, so Wirtschaftskern, kernig und so. Das ist genauso tot wie hier alles. Echt? Ja, selbstverständlich. Mann, wenn das habe ich alles schon kaputt gemacht, jetzt arbeite ich hier dran. Wenn das der nette Werner sagt. Ja, du suchst ja mal Firmen, die dann nach einem halben Jahr zumachen, oder? Na, so ungefähr. Und dann denkst du, oh Mann, mal kicken, ob ich es da auch schaffe. Die sind zwar relativ groß, bis jetzt florieren sie noch, aber lass mich mal anfangen. Genau. Und schwupp, halbes Jahr, schön, Sozialplan, Entlassung, Firma zu. Birken wachsen aus den Treppenstufen. Genau, hast du gut erkannt, ey. Genau, so muss... Du denkst mit bei deiner Firma da. Naja, logisch. Na, logisch. Das finde ich aber auch eine Frechheit, weil das eigentlich total Überforderung ist. Ich bin sowohl zum Reden wie zum Mitdenken verpflichtend engagiert worden hier. Hast du einen guten Job, ey. Frechheit, oder? Naja, kein guter Job, wird ja nur das eine bezahlt, und zwar das Reden. Für Denken kriegst du ja nichts. Ich ja. Nee, daran denke ich, wenn ich an Deutschland denke, dass man das Denken, anständige Denken nicht bezahlt wird. Sondern quatschen. Also ich finde Deutschland Performen, selbst darstellen. Woran denkst du, wenn du an Deutschland denkst? Du, ich will nicht wissen, ob du gut findest, sondern ich will wissen, woran du denkst. Dann denke ich, dass ich in 338 Tagen in Vorruhestand gehe. Selbst dafür. Wie alt bist du denn? Ja, ich bin kurz vor der Rente. Ich bin 55 und da ich sehr gut arbeite, kann ich eher in Rente gehen. Du denkst, aber da denkst du, bist jetzt der, glaube ich, bisher realistischste Deutschlanddenker. Du denkst an Vorruhestand. Ja. 336 Tage. Hast du richtig so ein Bandmaß dabei, wie nee, damals bei der Fahne? Naja, 338 ist zu lang, aber ab 200 kannst du anfangen, oder? Nee, Tag 150 habe ich mir gedacht. 150? Ja. Und dann Bandmaß? Okay, dann geht's los. Und dann zeigst du, hier ist der Entlassungskandidat. Das wissen sie alle schon. Euch Spritzern weg, mal zeigen, wie es weitergeht. Genau. Super, woran denkst du, wenn du an Lenin denkst? Lenin, du. Ja, Lenin! Lenin, ja, den habe ich damals mit begraben. Dann war das lange her, war. Naja, den hast du nicht mit begraben, so alt bist du nur wieder nicht. Naja, gut, aber irgendwas war damals. Natürlich war damals irgendwann. Aber ich will ja nur wissen, woran du denkst. Lenin, ja. Mausoleum da irgendwann, liegt da dagegen. Du denkst ja an Mausoleum. Genau. War auch nicht schlecht. Ist ja toll eingefettet, damit er nicht verfault, und irgendwann holen sie ihn wieder mal raus. Genau. Genau. Aber vielleicht begraben sie nur irgendwann. Und woran denkst du, wenn du an Stracciatella denkst? An wem? An Stracciatella! Der berühmte italienische Kommunistenführer. Den kenne ich. Den kennst du nicht. Jo, du kennst nur das Eis, ne? Okay. Eis. Du hast die Zahlen gehabt, da schmeckt mir das nicht, weil es immer kalt ist, das Zahlen. Du, ich gebe dir auch mal andere. Nee, woran denkst du, wenn du freiwillig denkst? Was? Woran du denkst, wenn du freiwillig denkst? Freiwillig denke ich. Ja, wenn du freiwillig denkst. Machst du ja wahrscheinlich selten, aber wenn. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Soll ich dir einen Tipp geben? Ja, mach mal. An Vorruhestand. Ja, genau. Ah, genau. Genau, netter das. Werner, ich danke dir für deinen Anruf. Alles klar, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Und okay, bis bald mal, danke, ja. Tschüss. Alles klar, ciao. So, hier nochmal Wobbly wieder Plaza war. Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір у клуб. Там будуть танці. Ми споминаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас. У клубі були любі танці. Та-та-та танці. Веселі, бодрі, добрі танці. Wobbly Video Plaza war. So eine bestimmte ukrainische Coverversion von Trio war das quasi. Die treten auf im Rahmen des Last and Lost Festival, Literaturfestivals, Literatur aus Osteuropa. In der Volksbühne. Die Lesung, Lesung, Lesung, Lesung. Fängt am Freitag an. Abends Tanze. Zum Beispiel da auch im Roten Salon am Freitag. Am Samstag spielen dann Wobbly. In der Volksbühne. Ukrainische Supergruppe. Wird wahrscheinlich voll werden, aber rechtzeitig da sein. Die Karten sind, glaube ich, jetzt nicht so teuer. 12, 15, nee, Tageskarte 15, ermäßigt 10 Euro, ist auszuhalten. Wobbly Videoflasser, ja, wollte ich sagen. Nachher, um Mitternacht werden hier noch ein paar Karten verlost. Wir müssen jetzt hier schnell mal rumfragen. Woran denkst du, wenn du an Deutschland denkst, wer bist du überhaupt? Ja, ich bin Jonathan. Nathan? Jonathan. Jo, Nathan. Ja, richtig. So, na, Jonathan, woran denkst du, wenn du an Deutschland denkst? An ein großes schwarzes Loch. Was heißt denn das? Also ein ganz böser Vaterstaat mit so einem komischen Wesen an der Spitze. Also nicht ganz an der Spitze, weil da steht ja unser Horst hier, aber so fast an der Wer ist Spitze. Denn, warum, aber warum böser Vaterstaat? Jetzt, aber ich meine, jetzt sei mal ganz ehrlich, ist dein Vaterstaat nicht ganz lieb zu dir? Macht naja, zur Schule und heizen. Aber wo hast du jetzt Bösigkeit mitgekriegt? Naja, so also ich muss immer nur mal nachfragen, so kann ja sein, aber wo naja, war denn Vaterstadt böse zu dir? Zum Beispiel, wenn man bei uns in der Straße ist so, wenn man mit einem Reifen auf dem Bürgersteig steht, dann kriegt man einen Strafzettel und das finde ich nicht toll. Mit dem Auto oder mit dem Fahrrad? Mit dem Auto. Aber du stehst doch nicht mit dem Auto, mit dem Reifen auf dem Dings da. Naja, schon meine Aber Eltern. Ist jetzt, ja, deine Eltern, aber dann kriegst du den Strafzettel nicht, sondern die. Kann dir doch egal sein. Nee, die klauen mir mein Taschengeld. Das glaube ich aber nicht. Also dann kannst du von deinen bösen Eltern reden, aber nicht vom bösen Vater Staat. Dann meinst du deinen bösen Vater. Naja, nee, aber ich weiß nicht, ich finde es Aber das ist jetzt, das ist der Begriff vom bösen Staat. Dass ja, man einen Strafzettel kriegt, wenn man mit dem Reifen auf dem Dings steht. Ja, genau. Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann. Also richtig das, was Bush gewissermaßen als Rugstaat, als Schurkenstaat bezeichnet. Eigentlich, was sofort bombardiert werden müsste. Die Haxe des Bösen. Die Haxe des Bösen. Dazu gehört ja. Deutschland quasi für dich. Gut, und woran denkst du, wenn du an Lenin denkst? An meine Oma, weil die erzählt mir immer viel über die DDR und über den Kommunismus und den Sozialismus. Und die freut sich immer, wenn sie Lenin hört? Ja. Oder Lenin sagt, ja? Ja. Und welche hat das jetzt so, jetzt gewissermaßen so sub, unbewusste Auswirkungen auf dich? Nee, eigentlich nicht. Nicht? So. Weil dir deine Oma auch am Arsch vorbeigeht. Nee, also denn mehr positiv als negativ. Also, und woran denkst du, wenn du an Stracciatella denkst? An Dr. Ringding. An Dr. Ringding? Das ist nicht schlecht. Und woran denkst du, wenn du... Kennst du das eigentlich, das Lied von Dr. Ringding? Nein, ich habe probiert, vorher anzurufen, bevor wieder die nette Dame und Dr. Ringding kommt, aber es ist mir nicht gelungen. Ja, gut. Und woran denkst du, wenn du selber mal denkst? Das ist echt, glaube ich, die einzig wirkliche Frage, auf die bisher eigentlich noch keine vernünftige Antwort kam. Aber das scheint mir auch recht typisch zu sein. Ja, an Musik. An Musik? Ja. An was denn für Musik? Ja, eigentlich an alles so, was mir so gefällt. Ah ja, und dann grüße ich noch alle, die mich so kennen. Ey, ich danke, Jonathan, ich danke dir für deinen Anruf. Auf jeden Fall. Super. Aus. Tschüss. Ciao. So, dann machen wir jetzt mal das, nicht das Band des halbautomatischen Anrufbeantworters. Ihr könnt aber natürlich den halbautomatischen Anrufbeantworter anrufen. Der ist ja relativ leicht zu erreichen, indem man einfach die Nummer hier halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. Und wir hören uns jetzt aber mal den Zusammenschnitt der letzten Sendung an. David schneidet ja die Sendung mal mit, schneidet dann irgendwie die besonders bekloppten, offensichtlich in reicher Überzahl vorhandene, besonders bekloppten Passagen von mir raus und strickt dann immer so Hörspielgeschichten darum, in denen ich nicht so gut aussehe. Lenin! Er rührte an den Schlaf der Welt mit Worten, die Blitze waren. Sie kamen auf Schienen und Flüssen daher, durch alle Länder gefahren. Er rührte an den Schlaf der Welt mit Worten, die wurden Brot. Und Lenins Worte wurden Armeen gegen die Hungersnot. Er rührte an den Schlaf der Welt mit Worten, die wurden Maschinen. Wurden Traktoren, wurden Häuser, Bohrtürme und Minen. Wurden Elektrizität, Ämter in den Betrieben. Siehen unauslöschbar, in allen Herzen geschrieben. Siehen unauslöschbar, in allen Herzen geschrieben. Der asoziale Staat. In die Zukunft! 45. Teil! Hallo, mein Name ist David. Ich bin 32 Jahre alt und habe es noch nicht sehr weit gebracht in meinem Leben. Das ist aber nicht so schlimm, denn immerhin kenne ich Kuttner. Ein feiner Mensch, sage ich euch. Das zeigt sich immer wieder. Neulich erst, als er mich davon überzeugt hat, besser meinen Job bei Karstadt an der Kasse zu schmeißen, um mit ihm gemeinsam einer glücklichen Hartz-IV-Zukunft entgegenzublicken. Was allerdings stilecht von obligatorischen Verhaltensstandards begleitet sein will. Also gingen wir zu Bernds kurz vor der Eröffnung stehenden Kneipe, dem Hartz-IV in Charlottenburg, das auch Jürgen neuer Arbeitsplatz werden sollte und für das er sich auch gleich ein Geschäftskonzept überlegt hatte, nämlich, dass sich Leute Musik wünschen könnten, die Jürgen dann selbst vortragen würde, was natürlich bedeutete, dass Jürgen erstmal ein bisschen zu üben hatte. Montag nichts da, Dienstag nichts da, Mittwoch, Donnerstag nichts da, Freitag zur Abwechslung mal ein bisschen nichts da. Fucking nothing, sucking nothing, Fleisch und Sex, nothing, Kirche und Times Square, nothing. Woo! Großartig! Das ist dufte Musik. Ist ja fast Punk. Antifolk heißt das. Aber es klingt wie Punk. Klingt nicht wie Punk, klingt aber großartig. Wieso, wann wär's denn für dich Punk? Ich glaube, Punk meint der eigentlich irgendwas, was man mit so einer Radikalität macht, ohne dass man das, was man da macht, unbedingt kann, aber so wütend und so hardcore und so konsequent ist, dass man es macht. Naja, hey, absolut zutreffend für das, was du gerade abgeliefert hast. Ehrlich? Ja. Ja klar, nichts können, aber sind wir dafür richtig. Wartet doch. Toll! Ich wusste gar nicht, dass du auf dem Gebiet der Musikstilistiktheorie so bewandert bist. Ich finde, man muss immer alle möglichen verschiedene Geschichten hören. Ja, aber da liest ja wahrscheinlich auch, von wem dieses eine Ossi-Lied da war. Was für ein Ossi-Lied? Ja, wie ging das hier? Was weißt du? Die Mauer! Da-dam, da-dam. Die Mauer! War entweder Franz Gall oder war Plastic Bertrand? Kann überhaupt nicht sein, die haben beide auf Französisch gesungen. Bist du dir sicher, dass du Französisch kannst? Jetzt das Thema schon wieder, habe ich doch nie behauptet. Wer war die Musikkumpeline von Adam Green? Weiß ich doch nicht. Das sollte man wissen, wenn man sich für Antifolk interessiert, Adam Green toll findet und möglicherweise... Ja, interessiere ich mich für Antifolk, aber finde ich Adam Green besonders gut. Ich kenne ihn ja nicht, was hat denn der so gesungen? Green, ja, green sind alle meine Kleider. Green, ja, green ist alles, was ich habe. Das ist aber cool. Darum lieb ich alles, was Adam Green ist, weil mein Freund ein Förster ist. Ja, wie, und wann ist denn jetzt auch Punk? Quasi die erste Hymne des Punk. Das ist ja schon wieder völlig wirres Zeug. Diese Musik muss so osmotisch quasi nicht eindringen. Ich hätte ja einen Vorschlag zur Jüte. Welchen denn? Wir lassen Jürgen den Job nicht ganz alleine machen, sondern unterstützen ihn ein bisschen. Dass wir gemeinsam auftreten, als Band sozusagen? Ja, könnte man so sagen. Sicherer Wert auf jeden Fall. Vielleicht hast du recht. Wie bitte? Wir haben uns hier gerade was überlegt. Danke. Wir wollen ganz ehrlich sein. Wir finden es beide besser, dass wir die Sache zusammen, gemeinsam machen, als Band auftreten gewissermaßen. So sieht's aus. Das finde ich ja gut. Ja, also... Wie heißen denn so eure Songs? Ja, das Konzept bleibt natürlich im Prinzip das gleiche. Das heißt, die Songs werden von den Gästen vorgegeben. Drink Rum and Coca-Cola. Ja, genau, Getränkemusik, das wäre ja auch passend. Das Calypso. Calypso? Calypso? Was ist denn Calypso? Wir sollten uns vor allem erstmal einen Bandnamen überlegen. Stimmt, ist so nicht ganz unwichtig. Personality Crisis. Personality Crisis? Ja. Wir hießen schon mal zusammen mit Johnny Credibility Crisis. Weißt du das nicht mehr? Doch, doch. Also ich finde, wir könnten ja Punk machen, aber nicht so einen negativ besetzten Namen verwenden für eine Band in der Kneipe. Ach, ich dachte, das ist ein cooler Bandname. Wie wär's mit Bernd and the Four Hearts? Oh Gott, das ist ja ein frustrierender Name. Nee, es müsste ja, wenn dann auch heißen, Bernd and the Zwei Hearts. Der asoziale Start in die Zukunft. Nächste Woche, nächster Teil. Loch begraben. falsche Richtung schwenken. Rocket Freudenthal war nicht. Ihr Einsatzgebiet Berlin und Brandenburg. Ihr Auftrag Fritz Musik. Musik zum Tanzen. Ihr Name die Fritz Disco. Disco goes dirty dancing. Disco. Diesen Samstag ab 22 Uhr im Wandelhof Schwarzheide mit den Fritz DJs Frankie Doggy Mandel und Ranko Dancing Jet. Die Fritz Disco. Fritz Disco. Mehr Infos fritz.de. Und im Radio Fritz vom RBB. 23.33 Uhr. Fritz Info. Nachrichten. Mit Mario Bartsch. Der weißrussische Oppositionsführer Milinkiewicz hat seine Anhänger aufgefordert, durchgehend weiter zu demonstrieren. Für Samstag kündigte er eine Massenkundgebung gegen die Regierung des amtierenden Präsidenten Lukaschenko an. Die Opposition bezeichnet das Ergebnis der Präsidentenwahl als Fälschung und fordert Neuwahlen. Der französische Premierminister David Pain will die umstrittene Arbeitsmarktreform nicht zurücknehmen, das sagte er am Abend vor Mitgliedern seiner Partei. Auch heute gab es Demonstrationen. Laut Polizei beteiligten sich landesweit 40.000 Schüler und Studenten. In der Debatte um kostenlose Kindergartenplätze hat Finanzminister Steinbrück einen Finanzierungsvorschlag gemacht. Man könne dafür das Kindergeld kürzen, sagte Steinbrück in Berlin. Schon bei 4 bis 6 Euro weniger komme eine Menge Geld zusammen. In Ägypten sind bei einem Schiffsunfall auf dem Nil 27 deutsche Urlauber verletzt worden. Ein ägyptisches Besatzungsmitglied kam ums Leben. Insgesamt waren knapp 70 Deutsche an Bord. Das Schiff hatte auf einem nicht freigegebenen Teil des Nil eine Brücke gerammt. Zum Sport. In der deutschen Eishockeyliga haben die Eisbären Berlin bei den Krefeld-Pinguinen 5:2 gewonnen. Damit benötigen sie bei einer 3:1 Führung nur noch einen Sieg in der Best-of-Seven-Serie, um ins Meisterschaftshalbfinale einzuziehen. Wetter. In der Nacht gibt es viele Wolken. Im Süden Brandenburgs kann es auch mal wieder schneien. Die Temperaturen sinken auf minus 1 bis minus 6 Grad. Morgen ist es weiter sehr bewölkt. Nur Richtung Prignitz und Uckermark kann die Sonne rauskommen. Es werden maximal plus 3 bis plus 6 Grad. Verkehr. A111 Autobahnzubringer Hamburg, Charlottenburg Richtung Oranienburg. Zwischen Kurt-Schumacher-Damm und Schulzendorfer Straße ist die Autobahn wegen Instandhaltungsarbeiten gesperrt. Sonst überall eine gute Fahrt. Und wenn im Radio 100,1? Dann Fritz in Eberswalde. Blue Moon. Das Leben ist kein Wunschkonzert, die Weisheit wächst auf Bäumen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Kinder, jetzt mein absolutes Lieblingslied, bevor es hier in der Sendung weitergeht. Die Telefonnummer sagt dann gleich nochmal an, das Thema sagt gleich auch nochmal an. Ich verweise dann auch gleich nochmal darauf, dass es ab 0 Uhr eine Verlosung gibt. Jetzt mein absolutes Lieblingslied. Und für Leute, die selber musikalisch interessiert sind, deren musikalischen Fähigkeiten vielleicht nicht allzu hoch sind, würde ich sagen, Kinder, schneidet den Song doch mal mit und schickt doch mal eine schöne Coverversion her. Ist ein recht einfaches Lied von The Fox in der legendären Underground, Nichtskönner, aber trotzdem Machenwoller, mit 60er Bands, die es bis heute gibt, die sich immer wieder mal zusammensetzen und Quatsch machen, und daraus kommt dann ganz schicke Musik. Der Song heißt nothing und geht eigentlich nur so Montag nischt und Dienstag nischt und Mittwoch und Donnerstag auch nischt und Freitag zur Abwechslung mal ja nischt und Sonntag nischt und Sonntag nischt und im Januar nischt und im Februar nischt und da nischt und der nischt und die nischt und nischt, nischt, nischt, nothing. Einen Song, den man also auch vom Inhaltlichen prima erfüllen kann, ohne dass man ihn wortwörtlich übersetzt, aber eine Coverversion im Geiste ließe sich leicht herstellen und ich würde mich sehr freuen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, da von jungen Menschen, wie ihr es seid, vielleicht eine Coverversion dieses Songs hier zu erhalten. Hört ihn euch genau an. Man muss ja nicht so genau hören, aber hört ihn euch genau an. Ist ein großer. Freitag vor ein Novener, gar nicht gegelagt, alles weiter gar nicht. Lohn ist nada, Markt ist nada, Mierkulich, ich werde nada. Vienes por cambio, un poco más nada, Sabado otra nada. Nothing, New Yorker, nothing, sang out in folkways, nothing, Harry Smith and Allen Ginsberg, nothing, nothing, nothing, poetry, nothing, music, nothing, painting and dancing, nothing, the world's great books, a great set of nothing, body and body, fucking nothing, sucking nothing, flesh and sex, nothing, church and Times Square, all a lot of nothing, nothing, nothing, nothing, Stevenson, nothing, a Humphrey, nothing, Averill Harriman, nothing, John Stuart Mill, nil, nil, Franklin Delano, nothing, Engels, nothing, Bakunin, Kropotkin, nothing, Leon Trotsky, lots of nothing, Stalin, less than nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, a whole lot of nothing. Nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, lots of it, nothing, nothing, nothing, nothing, not a goddamn thing. Der hört im Grunde als nächste Musik Rolf Schwenter ran, oder? Ich bin noch immer unbefriedigt. Hört mal an! Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Mit Captain Kirk Kuttner. So sieht das aus. Und sprich bitte ins Mikrofon. Das mach ich wohl. Oh, ich würde ja gerne mitreden. Wie ist denn hier die Telefonnummer? Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Aber Kinder, denkt dran. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Die Weisheit wächst auf Bäumen. Hallo, wer bist denn du? Oh, kick an, ey. Da hat, zack, ist das gemein, oder? Da ist der Verlobte dazwischen gegangen und hat sich aufs Telefon geworfen. Hallo, wer bist denn du? Tag, Jan ist mein Name. Jan! Du bist aus. Mann, das verbreitet sich aber auch wie eine Pest, oder? Frag dir, du hast aber auch die ganze Familie Hagedorn draußen vor der Scheibe sitzen. So sieht das aus, genau. Die abstoßende Familie Hagedorn sitzt da und grinst, feist und selbstzufrieden in sich drin. Und hat sie Anlass dazu, würde ich mal sagen, nothing. So. Du fragst schon. Nö, fragen ist meine Stärke nicht, ich sage ja lieber. Das Leben ist kein Wunschkonzert. So, ach so, woran denkst du, wenn du an Deutschland denkst? Und Sarah Leander. Echt? Davon geht die Welt nicht unter, oder? Ja, mindestens. Oder? Aber Waldemar ist viel schöner. Waldemar ist auch super, oder? Oder? Genau, der Wind hat mir ein Lied erzählt. Ich kann überhaupt ja keine Texte. Er heißt Waldemar und er ist kein Star. Ich liebe ihn. Könntest du eigentlich immer wieder spielen? Ja, ich scheiße. Ja. Sag mal, du bist aber auch ein Endloshörer, oder? Nee, ist ja schon. Eine Weile her, dass ich Tara Leander das letzte Mal gespielt habe. Ja, vor 10 Jahren, möchte ich meinen. Naja, ganz so lange ist es nicht her. Doch. Nein, zwischendurch habe ich sicher schon mal gespielt. Aber dafür, ich meine, den habe ich ja hier auch ewig nicht gespielt, aber finde den jetzt auch immer wieder total spielenswert. Er rührte an den Schlaf der Welt mit Worten, die Blitze waren. Super, oder? Ja, erkennst du den? Nö. Erkennst du nicht? Mutig? Das, ja, ist Ernst Busch. Mensch, Ernst Busch, das fällt mir ein. Den muss man kennen. Von jetzt hör mal hier hin. Bom! Entrollt euren Marsch, Burschen von Bord. Schluss mit dem Zank und Gezauder. Schilder, ihr Redner. Du hast das Wort. Und wer hat jetzt das Wort? Ecke, vielleicht? Nein, der Genosse Mauser, die Knarre, ach, die Pistole. Rede, Genosse Mauser. Recht das Gesetz aus Adams Zeit. Uch, super, oder? Aufruf zum Gesetze brechen. Gaul, Schichte, du hinkst! Wollen den Finder zu Schanden reiten. Links, links, links. Wollen den Schinder. Super, oder? Jo, das müssen wir heute ohne hören. Das müssen wir heute ohne hören. Was ist denn das? Der Text ist Majakowski. So, und woran denkst du, wenn du an Lenin denkst? Mitbegründer der UdSSR, wa? Ja, kann man so. Mitbegründer klingt gut, wie Vater unseres Grundgesetzes. Ja, okay. Mitbegründer der UdSSR. Der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. Genau! Und woran denkst du, wenn du an Stracciatella denkst, Jan? Woher weißt du denn jetzt überhaupt? Wie kommst du jetzt auf den Mitbegründer der UdSSR? Na, weil es nun mal so war. Der wurde 24 von Stalin abgelöst und wann wurde die gegründet? Die UdSSR 22. Was folgen wir daraus? Kick mal ihn an. Woher weißt du denn, wann die UdSSR gegründet wurde? Wäre mir jetzt nicht so eingefallen auf die Schnelle. Ich weiß immer nur 333, bei ist das Keilerei. Tja. 1871 der erste Versuch, deutsche Einheit herzustellen. Missglückt. 1989 der zweite Versuch, deutsche Einheit herzustellen. Missglückt. Oder? Nee, 68, Prager Frühling. Ja, das war aber nicht der Versuch, die deutsche Einheit herzustellen. Darum geht's ja so ja nicht. Naja, aber du kannst auf 1871 nicht mit 1968 antworten. Du hast von die dann würde, dann würde ich so, dann würde ich sofort dagegen knallen, 1971, 8. Parteitag der SED. Na los, jetzt Test. Na los, jetzt ein Gegendatum. Ja, 55. Komm, 55. 55, Gründung der Bundeswehr. Nee, Gründung Warschauer Pakt. Warschauer Pakt? Ja. Dann sagen wir mal 1961? Gagarin, erster Mensch im Weltall. Mauerbau! Mensch, sag mal, du hast aber ohne auf gepasst. Na, hör mal zu. Du musst na, mein ja lieber, mein lieber Scholli. Ich bin nicht dein Scholli. Mein nicht lieber, nicht mein lieber Scholli. Ja, klingt schon viel besser, gefällt mir gut. Dein lieber Scholli. Nee, wenn ich ja meiner wäre, müsstest du es ja nicht sagen. Ja, aber ich muss es ja aber sagen. Ina muss es ja sagen. Gut. Dann haben wir das, glaube ich, auch abgehakt. Wisst ihr, was mir da in dem Zusammenhang einfällt? Na? Das Leben ist kein Wunschkonzert, die Weisheit wächst auf Bäumen. So. Ein tolles Lied, ey. Ein Spitzensong, oder? Ja, das klingt, als wenn du persönlich gesungen hast. Rocket Freudenthal, du kriegst gleich in den Knallt. Aber nicht auf die Entfernung. Das war, ja, das weiß ich, leider nicht. Das ist in der großen Mangel des Radios. Dass man dem Hörer nicht mal hin und wieder eine pädagogisch wertvolle Ohrfeige verpassen kann. Weil nötig werdet. Das wirst du mir gerne einräumen und zugestehen. Jetzt mal ganz grundsätzlich, jetzt zieh mal von deinem Spezial-Sonderfall ab. Grundsätzlich. Wird doch hin und wieder angebracht, oder? 18- und 14-jährigen Hörer, die wie alt bist du denn? 32. Mein lieber genau Scholli. So und freust dich auch schon auf deinen Vorruhestand. Wie alt, ja, wie was? Den beziehe ich schon lange. Wie alt, wie was? Wie denn Herrn Schöpe vor und draußen nahm. Ah ja, das heuchelt ja doch auch. Das, ach, ist, Quatsch. Das ist quasi der Kunst, natürlich. Der sieht aus wie 52. Der sieht aus, wie wenn er eine Staublunge hat, die ganze Zeit unter Tage war. Sag mal, hast du den hier schon mal von vorne angekickt? Natürlich hab ich mir den von vorne angekickt. Ja, sonst würdest du ja, das ist ein Anblick, den ich immer wieder zu vermeiden suche. Ich sehe ihn immer wieder so schön von hinten. Ja, eben drum. Genau. Oder von der Seite eben auch. Da sieht man, dass er mal eben auf die Fresse gekriegt hat. Das sehe ich eigentlich nur sie alle. Naja, ich will jetzt nicht so böse über den reden, aber irgendjemand muss ja böse über ihn reden. Alle finden ihn immer so toll. Ja, das ist die ganze Familie Hagen und der ist so nett. Der ist doch so nett. So nett ist er aber auch nicht. Aber ja, nett ist er. Ja, ich auch nicht. Naja, ich doch. Ja, ich kann dir aber versichern, der ist total nett, aber so nett ist er auch wieder nicht. Ja, ist schwer. Natürlich ist es etwas unentschiedene Position, die ich hier vertrete. Ja. Aber ja, bin ich ja dafür angestellt, hier entschiedene Positionen zu vertreten? Nee, wir leben in Deutschland. Da ist man immer eher konsensorientiert. Ach, ein kleiner Kompromiss. Bam, bam, bam, bam, bam. So. Aber du brauchst da ja keine. Außerdem bist du doch hier. Das Leben ist kein Kunstkonzert, die Weisheit wächst auf Bäumen. Hörer brauche ich, Anrufer brauche ich nicht. Hallo? Wie? Du trällerst doch und singst alleine den ganzen Tag, ey. Ob hier nicht den ganzen Tag, 3 Stunden in der Woche. Das Leben ist kein Wunschkonzert, die Weisheit wächst auf Bäumen. Oh. Da hast du dich doch bei Radio Hessen und trällerst da, nehme ich an. Nee, da träller ich nicht. Na, da gehe ich anders Radio. Davon geht die Welt nicht, ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen, und dann werden alle Träume wahr. Na, weil der Traum ist doch schon immer irgendwie so Rockmusik, Waldstadion vorne stehen, Waldbühne, oder? Ja, nee, mach du mal ruhig. Naja, aber ich gehe mit meiner Kindertrommel, das Leben ist kein Wunschkonzert. Boah, stehen 100.000 auf. Yes, Jürgen, gib es uns! Ja, lass es rollen, das große Rock'n'Roll, du bist toll! Passiert doch nicht. Also, ey, das Leben ist kein Wunschkonzert, da, da, da, da, da, da. Ich bin noch immer. Die Zeitschriften krakeln von früh bis spät über die Grenzen befreite Sexualität. Doch außer einem bisschen Ersatzlust hab ich von allem nichts gewusst. Ich bin noch immer unbefriedigt. Ich bin noch immer unbefriedigt. So, Jan. Ja. Ja. Da kommt woran denkst du, wenn du selber denkst? Ausgeben. Wie bitte? Da kommt zu Glück, wofür ich hier Telefongeld ausgeben muss. Ja, unglaublich, wa? Ja, aber dafür hast du, bist du natürlich total nah dran. Ne? Na super. Das ist ja nicht schlecht, na super. Ist dir damit nicht geholfen? Ach Mann, nee. Mann. Ich sag dir, woran ich denke, wenn ich freiwillig denke. Ja, genau, danach habe ich ja irgendwo gefragt. Genau daran, dass dich das Thema ja nicht angeht. Auch eine präzise Antwort. Nee, überhaupt gar keine präzise Antwort. Nur eine schöne, eine treffend unpräzise Antwort. Ja, ja, eben, sag ich doch. Hielt mich nicht an, schreibe ich mir gleich auf. So, jetzt bin ich aber, du kannst aber auch verstehen, dass... Ja. Warum schreist du neuerdings deine Moderation immer? Kannst du nicht einfach ganz normal reden? Das ging doch vor 10 Jahren auch. Ja, aber ich konnte nicht. Ich konnte noch nie normal reden. Ach, doch, man konnte mit dir ruhig reden. Na, red doch mal ruhig mit mir, red doch mal ruhig. Ich kann mit dir ruhig reden. Na, mach doch mal. Na, mach ich doch gerade. Na, aber ich aber nicht. Darum frag ich da ja. Ja, aber weil du mich so reizt. Zur Weißglut bringst du mich. Doch. Kann nicht sein. Doch. Nee. Ich bin ganz artig. Außerdem, ich verstehe, dass du dir das wünschst, aber ich kann nur sagen... Das Leben ist kein Wunschkonzert, die Weisheit wächst auf Bäumen. Das ist richtig, ist aber keine befriedigende Antwort. Wir sind ja nicht bei Arte, Freundchen. Ist der zweite Satz, den ich jetzt sagen würde. Ich scheiße auf Arte, mein Junge. Nee, das ist aber auch nicht schön. Ja, das kann ich doch nicht ändern. So, Jan. Wollen wir denn jetzt mal ganz ruhig und nachdenklich und ernsthaft reden? Darüber, dass ich vielleicht ja keine Lust habe, mit dir zu reden? Ja, super. Na, du machst aber Spitzengesprächsangebote. Na, da kommen wir jetzt aber weiter. Okay, mein Freund, der längste Tag des Jahres. Reden wir über den. 21. Juni. Nicht schlecht. Naja, sag mal. Genau, das sind diese Unterstellungen, die ich liebe, die mich dann wieder zur Weißglut bringen. Juti, dann reden wir jetzt über was anderes. Hast du einen zentralen Vorschlag, ansonsten mal gehen. 1831. Nee, das will ich jetzt gar nicht wissen. Goethe stirbt. Oder war das 31? Na, weiß ich jetzt auch nicht genau. Hä? Nee, nicht Du hast gemacht. Ich wusste nicht, wann Goethe stirbt. Siehst du? Wieder heute lernen. Ja, danke. Bitte. Wir können gerne über Tapinophobie reden. Nee, Warum nicht? Nur weil es so abstoßend ist und schlecht riecht. Das ist ja überhaupt gar nicht wahr. Das riecht ja nicht schlecht, oder? Was heißt denn oder? Offensichtlich bist du ja nicht so sicher. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Angst nicht schlecht riecht. Natürlich, Angst stinkt. Angstschweiß. Ja, Junge, da hilft Waschen dagegen. Ja, aber nicht gegen Angst. Nee, aber Schweiß riecht und nicht die Angst selbst. Ja, aber Angstschweiß. Ja, kann ja sein. Aber riecht Seife übertönend. Kann schon sein. Agoraphobie? Nee, Tapinophobie? Hm? Ist mir egal. Ich hab davor keine Angst. Das war mir schon klar, aber du wolltest ja ein Thema haben, das ist mein vorgeschlagen und offenbar kannst du damit nicht viel anfangen. Nee, Infinitesimalrechnung. Ich hatte mit Mathe nie als viel Mut. Siehst du? Na gut. Wie wär's mit Angst an sich als Thema? Nee. Eigentlich wolltest du ja auch noch wissen, was Stracciatella in meinem Kopf auslöst. Nee, wollte ich gar nicht wissen. Ich wollte wissen, was du denkst, wenn du freiwillig denkst, aber da hast du derart drückebergerisch rausgewutscht aus die Frage, dass ich jetzt ja nicht nochmal nachfrage. Na gut. Welcome Radio 1. Ja, okay. Gut, dann gehe ich eben zu Berliner Rundfunk. Tschüss. So, prima. Dann moderiere ich auf, wie heißt da, hier so eine, rufen Sie jetzt an, 1, 2, 3, 4, 5, wie geht die Zahlenreihenfolge weiter, gewinnen Sie 100.000 Euro, im Jackpot liegen gerade 500.000. Das ist doch obelst Beschiss ohne Hände. 9 live, oder wie heißt das? Gehen lassen. Ja, dann mache ich sowas. Da kann ich auch ungestört brüllen. Nee, du kannst doch im Radio ungestört brüllen. Nee, aber nicht ohne, dass du dich beschwerst. Na, dann muss ich doch beschweren. Nee. Nein, doch. Nee, doch nur weil du nicht willst, wa? Aber deinen Wollen? Das Leben ist kein Wunschkonzert! Nein, wir haben doch freie Meinungsäußerungsfreiheiten. Nee, aber nicht hier in der Sendung. Na und ob? Die Sendung hier ist noch schön zensurorientiert. Hä, sonst hättest du mich schon lange rausgeschmissen. Hast du aber nicht. Stimmt nicht. An dir wird gerade versucht, so ein Brainwashing-Umerziehungsprogramm durchzuexerzieren. Und da glaubst du dran? Bei dir nicht. Weil du total resistent bist. Nee, ich bin Psychologe hat mir gesagt, es gibt drei Gruppen von Menschen, die nicht zu hypnotisieren sind. Ich dachte, du bist Doktor der Psychologie. Besoffene Kinder und Idioten. Wie bitte? Moment mal, wo willst du mich jetzt einstufen? Nein, ja, nee, ich will dich ja nicht einstufen. Ich habe nur gesagt, dass mir ein Psychologe gesagt hat, dass es drei Gruppen von Menschen gibt, die schwer zu hypnotisieren oder so gut wie nicht zu hypnotisieren sind. Besoffene Kinder und Idioten. Na, ist ja schön, aber das sagst wieder, du was ihr lernt. Ja, nee, das sagst du ja auch nicht ohne Grund hier, oder? Doch. Nee, nur um die Welt zu verbessern, um die Menschen klüger zu machen. Naja. Um sie hin und her zu werfen. Von Stracciatella auf Psychoanalyse, zurück zu Lenin. Also dann willst, Umweg dann über 1831. Ende der Kunstperiode Hegel. Mir könntest du einfach vielleicht einen Gefallen tun und mich aussprechen lassen, weil damit würdest du die Welt enorm verbessern. Nee, glaube ich nicht. Ja, das könntest du nämlich noch nicht. Wollen wir mal ihn fragen? Na, wen denn? So, ja, fragen wir mal ihn. Hallo, warte mal, hallo? Hallo, jetzt habe ich die Frage verpasst. Ob die Welt besser wird, wenn ich Jan ausreden lasse? Nee. Jan, hast du gehört? Jan, hast du gehört? Ja, ich habe sehr gut gehört. Hast du gehört? Wisst ihr, was sie gesagt hat? Nee, hat sie gesagt. Nee. Hat sie begründet? Nee, man muss auch nicht begründen. Weil, hast du es begründet? Hallo? Hallo? Ja, hallo. Nee, ich meine, ich wollte jetzt mal Jan noch. Jan, hast du es begründet? Ja, du könntest mal mit Namen anreden und nicht Hallo sagen. Ich hab da Jan gesagt. Ich musste doch nicht begründen, wenn ich eine Frage stelle, oder? Ja, ich muss ja auch die Antwort nicht begründen, wenn du eine unbegründete Frage stellst. Ich kann aber nach einer Begründung fragen, wenn mir so ist. Fräulein, wie heißt denn du? Claudia. Claudia. Mann, das ist ja voll Platzhirsch-Talk, oder? Quatsch, Platzhirsch-Talk. Natürlich. Ist ja endlich klar, dass Claudia voll Testosteron gesteuert. Siehst du, der lässt mich schon wieder nicht ausreden. Ist das so krass? Ja. Und? Wird die Welt dadurch schlechter, Claudia? Wenn ich den hier ausreden lasse? Nee. Siehst du? Jan? Aber Claudia, du siehst, ich arbeite an einer besseren Welt. Ah, nee. Genau. Warum soll sie nicht anrufen, wenn du unterbrochen wirst? Nee, du. Nö. Doch. Claudia, sag mal was. Thema? Siehst du? Nicht unterbrochen. Die hat Thema gesagt, war damit am Ende. Na toll. Genau. Die Hörer einfach gefügig gemacht. Die sagen, na ja, nicht gefügig gemacht. Der sagt doch mal 10 Worte. Ich will überhaupt nicht 10 Worte. Siehst du? Und schon unterbreche ich dich. Schon unterbreche ich dich. Weil du natürlich nicht kontrollierst, sondern waren das schon wieder 15 Worte. Soll ich dir was sagen? Und dann muss ich ja gleich mal 6 drin. Ja? Hat sich dein Name Radio aufgebaut, das heißt Diktatur. Genau. Das ist hier ein total schönes Diktaturradio. Ist dir noch nicht aufgefallen, dass Radio sowieso Diktatur ist? Mann, deine Demokratieillusion, wo hast denn die her? Sag mal, habe ich von Demokratie geredet oder von Diktatur? Hörst von Diktatur, auf? Na, ich sag doch, aber dahinter steckt ja die Illusion eines demokratischen Radios. Radio ist diktatorisch. Die senden Sachen, die du nicht hören willst und du hast keinen Einfluss auf die Moderatoren. Werden die demokratisch gewählt, die werden von oben eingesetzt. So. Ist dir das schon mal aufgefallen? Aha. Na, welchen Moderator hast du gewählt? Ich wähle hier keinen Moderator. Na, siehst du, sag doch. Welcher Moderator, den du zuhörst, wurde von dir eingesetzt? Moment mal, es ging hier darum, dass ich keinen Einfluss auf Moderatoren habe. Sag doch. Das ist Diktatur. Ich weiß doch, dass du nach deiner Sendung irgendwann noch eine Runde hast, in der du niedergemacht wirst, weil du wieder Worte benutzt hast in deiner Sendung, die man ja nicht benutzen darf. Nee, stimmt nicht. Warte, welche? Scheiße, Kacke? Masochismus? Was meinst du? Kommunismus? Lenin? Nee, was darf ich nicht sagen? Ja, hör doch mal zu, für Kommunismus und Lenin gibt es doch keine Strafen heutzutage. Das ist doch ganz normal, oder? Bist du sicher? Außerdem hat Holger Klein am Montagabend erzählt, dass es für scheiße Ärger geben könnte, aber... Echt? Das ist ja scheiße, oder? Das für alle gelten, oder? Das ist ja scheiße. Ist doch also, egal, wie oft du jetzt scheiße sagst. Eine grandiose Scheiße. Aber du bist ja Diktator, hast du wahrscheinlich... Genau. Du hast halt Fritz im Griff, oder? Ja, nee, ja nicht. Fritz hat mich im Griff. Ich bin froh, wenn die mich hier reinlassen und meine Stechkarte noch funktioniert. Ist aber irgendwie nicht Diktator-like, oder? Nee, ist nicht Diktator-like. Und warum kommt Claudia jetzt nicht zu Wort? Naja, weil du die ganze Zeit redest. Und weil mir nicht rechtzeitig eingefallen ist, dich zu unterbrechen. Claudia! Ja, und jetzt ist es fast 12 und ich habe ganz entspannt gewartet, um jetzt eine Karte zu gewinnen. Du wolltest eine Karte gewinnen? Ja, auch, aber ich nehme das Thema auch noch mit. Ja, Claudia, ich stell dich raus. Und würde das Thema noch mit und dann... Ach so, genau. Woran denkst du, wenn du an Deutschland denkst, Claudia? Kultur, in einer gewissen Weise. Ach, also echt? Immer, wenn ich weg war, habe ich daran gedacht, dass eigentlich Kultur das ist, was ich vermisse. Welche Kultur denn? Tanztheater? Nee. Naja, aber ist ja auch Kultur, kann man ja nicht sagen, wa? Tanztheater. Ist auch Kultur, ja. Mann, ist auch Kultur? Tanztheater? Mit rollendem Burgtheater R gesprochen? Nee, eher die Kultur, die einen so aufwachsen lässt. Also Kulturbeutel? Kulturbeutel, was? Die Hasskultur? Nee. Welche denn? Was denn für Kultur? Sag doch mal. Na so, die Kultur, die einen umgibt, die einen aufwachsen. Welche umgibt denn denn? Na ja, wo so, denn? Was man alles so mitnimmt, Schule und die ganzen... Du hast an Schule gedacht, wenn du im Ausland warst? Nein. Mann, das ist ja so genau das Gegenteil von Vorruhestand, oder? Und Theater und... Theater! Ja. Und Gesellschaft. Gesellschaft? Ja. Haben die da keine Gesellschaft woanders? Was? Haben die da überhaupt ja keine Gesellschaft woanders? Doch, haben sie schon, aber nur schlechte Gesellschaft. Nein, aber die ist halt so typisch für da, wo man herkommt, dass man sie vermisst, wenn man woanders ist. Ach so. Naja, gut, okay, ich will dir auch nicht wegnehmen. Woran denkst du, wenn du an Leni denkst? Lesebuchgeschichten von früher. Lesebuchgeschichten. Was denn für eine? Kannst du mal eine erzählen? Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, welche ich eigentlich auf Leni und welche eher auf Thälmann passt, weil die waren ja immer so die Helden der Lesebuchgeschichten. Ja, das sind glaube ich immer dieselben Geschichten. Haben Geburtstag, kommen die Bauern, schenken ihm eine schöne Torte und er hebt die weiter ans Kinderheim. Genau, ob das Butterbrote sind oder Torte. Genau. Oder, ja. Woran denkst du, wenn du an Stracciatella denkst? Bitte. Jan, lässt du die Claudia bitte mal ausreden? Mogelpackung. Mogelpackung? Ja. Bei Stracciatella denkst du an Mogelpackung? Ja, das ist so total Schisseis. Ah, schöne, gesundes Misstrauen. Und woran, Claudia, denkst du, wenn du freiwillig denkst? Gerade an Frühling. Auch an Frühling? Geht mich aber, jetzt auch? Geht mich aber nichts an. Hat er nicht, Anni, vorhin hat jemand bei Deutschland an Frühling gedacht. Genau. Und Jan hat ja gesagt, geht dich gar nichts an, hat er gesagt. Aber natürlich freundlicher und zärtlicher und so. War nie, also, war aber genauso jemand, geht dich gar nichts an. Ah ja, was soll man da sagen? Das Leben ist kein Wunschkonzert, die Weisheit wächst auf Bäumen. Claudia, ich setze dich auf die Warteschleife. Ich stelle nichtsdestotrotz jetzt die Frage, deren Beantwortung, die muss ich jetzt aber nicht beantworten, zum Gewinn einer Dreitageskarte für Last and Lost, Literatur eines verschwindenden Europas, Ansicht eines verschwindenden Europas, Freitag, Samstag, Sonntag in der Volksbühne mit Konzerten und Lesungen und allem Kram. Musst du am besten mal im Internet oder weiß ich wo gucken, was dich da genau interessiert. Raus, wenn du die folgende Frage beantwortest. Von wem stammt denn diese Zeile, denk ich an Deutschland? Immerhin, jetzt nicht beantworten, musst du draußen beantworten. Ich setze dich auf die Warteschleife, der Kollege Bartsch geht dann ran. Okay? Tschüss. So, die Frage gilt jetzt für alle, die eine Karte gewinnen wollen. Jan! Hm? Wir machen mal Schluss, oder? Ja, klar. Jan, ey, jetzt aber nicht mit feuchten Augen ins Bett gehen und das ganze Kissen nass heulen. Ach so, liebe bisschen. Ich glaube, da ist noch was zu tun, ey. Ja, echt? Jan, komm, ey. Komm, wir vertragen uns wieder. Gut, na. Ja, Jan, ja. Ich weiß nicht, ich will mal ja nicht mit dir vertragen. Das nimmt den ganzen Spaß aus der Beziehung, oder? Wenn wir vertragen sind, hast du irgendwie auch recht. Das wäre doch richtig Quatsch. Das ist doch auch nicht schön, oder? Wie kommen deine Freunde mit dir klar? Ich habe ja keine. Also, ja. Also ich hatte mal welche, aber nicht so lange. Vermutlich bloß eine Woche oder so, ne? Ja, ach, Woche ist viel. Jan, ich danke dir für deinen Anruf. Alles klar, mein Freund. Tschüss. Auf immer, mein Freund. Kick mal ihn an. Kinder, hier kommt Rolf Schwenter. Ihr könnt hier anrufen, wenn ihr eine von drei Tageskarten gewinnen wollt, die zum Betreten des Last and Lost Ansichten eines verschwundenen Europa Literaturfestes an der Volksbühne. Freitag, Samstag, Sonntag mit Lesung und Musik. Informationen unter volksbühne-berlin.de haben wollt. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Die Zeitschriften krakeln vom Früh bis Spät über die anscheinend befreite Sexualität. Doch außer einem bisschen Ersatzlust hab ich von allem nichts gewusst. Ich bin noch immer unbefriedigt. ich schreien, schreien, schreien. Man hält mich dumm und hält mich wie ein Tier. Man hält mich auch zum Narren, konsumier. Das wird dir nicht gelingen, mein lieber Mann. Das Zeug, das ist bald schrottreif. Und was dann? Ich bin noch immer unbefriedigt. Ich bin noch immer unbefriedigt. Ich bin noch immer unbefriedigt. Deshalb muss ich schreien, schreien, schreien. Die da herrschen, die haben ein Alibi. Ihr Alibi heißt Freiheit und heißt Demokratie. Doch ist das demokratisch, wie ich's begreif, wenn man mich in 4 Jahren mal zur Wahlurne schleift? Ich bin noch immer unbefriedigt. Ich bin noch immer unbefriedigt. Ich bin noch immer unbefriedigt. Deshalb muss ich schreien, schreien, schreien. Die Herrschenden, die sagen, ich tu, was ich tun kann. Doch was bieten mir die Herrschenden schon an? Statt Umwälzung nur eine ganz kleine Reform. Streng nach halt hergebracht und um. Ich bin noch immer unbefriedigt, unbefriedigt. Bin noch immer unbefriedigt, unbefriedigt. Bin noch immer unbefriedigt, unbefriedigt. Deshalb muss ich schreien, schreien, schreien, schreien, schreien. Rolf Schwenter, meine Frage zu Gewinn einer von 3 Tageskarten für die Literaturfeste an der Volksbühne lautete, von wem stammt denn eigentlich, denke ich, an Deutschland in der Nacht? Eine Frage, die offensichtlich nicht so leicht zu beantworten ist, was mir Gelegenheit gibt, noch eine schöne quasi pseudo-revolutionäre Musik zu spielen. Komm zum Molotow Cocktail Party, Cocktail Party, Cocktail Party und bring ne Tüte Dynamit mit. Denn zum Molotow Cocktail Party, Cocktail Party, Cocktail Party bringt man statt Blumen Dynamit mit. Anarchisten und Faschisten, Monopolkapitalisten sind gebeten, unsere Feten nur mit Sprengstoff zu betreten. Komm zur Molotow-Cocktail-Party, Cocktail-Party, Cocktail-Party und bring ne Tüte Dynamit mit. Denn zur Molotow-Cocktail-Party, Cocktail-Party, Cocktail-Party bringt man statt Blumendynamit mit. Am heißen Buffet ist eine Puppe schnell ne blaue Bohnensuppe und die Gäste stehen so dumm dumm rum. Die kalte Mamsell, die kommt herbei, verspeist ein Granatenei und bringt den Teller Minenwäscher um. Komm zur Molotow-Cocktail-Party, Cocktail-Party, Cocktail-Party und bring ne Tüte Dynamit mit. Denn zum Molotow-Cocktail-Party, Cocktail-Party, Cocktail-Party bringt man's dann Blumendynamit mit. Delinquenten und Agenten, Plastikbombenproduzenten, wird geraten, die Granaten nicht in Barbecue zu braten. Molotow-Cocktail-Party, Cocktail-Party, Cocktail-Party und bring ne Tüte Dynamit mit. Denn zu Molotow-Cocktail-Party, Cocktail-Party, Cocktail-Party Kaffee bringt Max an Blumendinner mit. Komm zu meiner Top Cocktail Party. Komm zu meiner Top Cocktail Party. Komm zu meiner Top Cocktail Party. Mann, glaubt ihr nicht, ahntet schwer, wenn man es hört, denkt man, kick ihn an, wie wir machen, Dietmar Schön, Herr Warnet, mit der Molotow-Cocktail-Party, die Karten sind weg, man muss da nicht so unglücklich sein, die sind jetzt so teuer auch nicht, Freitag und Sonntag kosten sie 8 Euro, ermäßigt 6 Euro, ist echt billiger als ein Kinodings, und am Samstag mit Ballscheu-Konzert von Wobbly Video Plaza war kostet 20, ermäßigt 15 Euro, weg sind sie. Jetzt. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Denk ich an Deutschland, denk ich Geiz ist geil und Schnäppchen. Die Gesichter. Kommen Sie euch die Karte weg. Schwupp! Legen alle auf. Na, das ist ja schön. Hallo, wer bist denn du? Christian. Denke ich an Deutschland, danach denke ich, bin ich um den Christian gebracht. So, Christian. Bist du jetzt praktisch noch übrig geblieben, weil du eine Karte gewinnen wolltest, oder? Nö. Treibt dich ernsthaftes Interesse an einem schönen Gespräch mit mir? Immer. Immer sprechen, ist gut. Bist du dir sicher? Ja. Glaubst du nicht, dass du mich jetzt verarschst? Nee. Gut. Dann bin ich ja froh. Ja. So, Christian. Ja, du musst dir im Grunde viermal Gedanken machen. Das ist schon total fies, oder? Ja, ich mache Schule und dann sowas. Ja, das ist echt total bitter, oder? Aber sag mal, warte mal, ich muss mal, weil ich hier die Musik, das stimmt ja nicht, warum ist denn die so lang hier? Warte mal. Komisch. Naja, ist jetzt real. Gut. Okay, Christian! Ja. Woran denkst du, wenn du an Deutschland denkst? An unser jutzes Haushaltsloch. An unser was? Jutztes Haushaltsloch. Echt? Ja. Haushaltsloch. An Kultur denkst du nicht? An Zar Leander denkst du auch eher nicht? Nicht wirklich. An Merkel denkst du nicht? An sowas will man nicht denken. An sowas will man nicht denken? Nee. Ja. Naja, gut. Woran denkst du, wenn du jetzt an Lenin denkst? Wenn ich an Lenin denke, denke ich an Räte. An Räte? Wieso denn an Räte? Ja, in der Sowjets sind Räte. Ach, kick ihn an. Ja, hat ihn aufgepasst in die Geschichte, wa? Stimmt. Hey. Kick mal ihn an. Und, aber du selber bist du eher ratlos? Ja, wahrscheinlich schon, oder? Manchmal schon, ja. Ja. Und von daher würdest du dir denn hin und wieder Räte wünschen? Zumal ja heute Jutta Rat teuer ist, während damals so ein Arbeiter- und Soldatenrat war recht billig. Ja. Und wenn man da bedenkt, dass Odin hatte zwei Berater, Wer? Odin. Odin. Gott. Ah ja. Der hatte zwei Rahmen, die ihn beraten haben. Und wenn man daran denkt, wie viele Berater unsere Bundeskanzlerin heutzutage hat, boah. Stimmt. Und nicht halb so wirkungsmächtig wie Odin, oder? Ja. Ich hab die Merkel noch keinen Blitzschleudern sehen, ne. Vielleicht, ich habe jetzt nicht so verfolgt in letzter Zeit, aber vielleicht ein Geistesblitz? Keine Ahnung. War auch eher nicht drunter, oder? Nicht wirklich. Ja. Aber woran denkst du, wenn du an Stracciatella denkst? Sommer. An Sommer? Ja. Ach, kick mal ihn an. Aber Jahreszeiten kommen häufiger. Denken manche bei Deutschland, denken andere bei, bei Stracciatella. Nee, und andere denken, wo sie, wenn sie freiwillig denken, denken sie an Frühling. Und du denkst bei Stracciatella aber an Sommer. Woran denkst du jetzt? Sag mal. Hast du das Radio da jetzt lauter gemacht? Und dann wieder leiser gemacht und dann wieder lauter gemacht und dann wieder leiser? Nee, das ist, meine Antenne spinnt ein bisschen und kriegt euch mal besser, mal schlechter, mal besser. Du und deine Antenne. Ja, die dumme Antenne. Ihr spinnt euch aber BDE zurecht, oder? Ja. Ja, ach, mit der verstehe ich mich gut, mit meiner Antenne. die ist genauso crazy wie ich. Woran denkst du, wenn du dir freiwillig Gedanken machst? Wenn ich mir freiwillig Gedanken mache, wenn du selber mal an was denkst, woran du jetzt praktisch auch selber denken willst. Ich denke gerade, dass ich morgen einen scheiß Biotest schreibe. Biotest. Schreib mir auf Biotest. Ja, Evolution. Ja, vorher Claudia hat an Frühling gedacht. Jan hat gesagt, geht mich ein Dreck an, was er denkt. Davor hat jemand an Musik gedacht, ein anderer hat Janisch gedacht, was ich für sehr repräsentativ gehalten habe. Aber du denkst an den Biotest. Na, das ist doch auch schön. Ja. Mensch, hat dich jetzt meine Frage, woran denkst du, zum Denken gebracht? Nö, ich hab diesen Scheiß schon vor mir liegen. Also, dankeschön. Ja. Ja, nee, ich meine, weil ja eigentlich hat die Sendung ja immer den Impetus, Leute nachdenklich zu machen. Ja, aber wenn man nicht mehr denkt. Dass ihnen so Fragen durch den Kopf gehen, sag mal, und den Dreck bezahle ich? Wie ist der Typ da überhaupt hingekommen? Der kann ja nicht mehr sprechen und so. Aber immerhin, denken ist ja, also auch sowas denken ist ja besser als ja nicht denken. Ja, und wenn man nämlich nicht mehr denkt, ist man tot. Genau, bist du 16? Nee. Sondern? 20. Echt? Ja. Mit 20 hast du noch Biotest? Wo denn? Ja. Musst du, Idiotentest meinst du? Du bist zu schnell gefahren mit dem Auto oder was? Nee, Abi ist. Abi? Abi, ja. Mit 20? Ja, das ist, wenn man eh mal... Ja, ist schon klar, red nicht weiter. Okay. Nö, ist ja aber schön. Ja. Aber hast schon den Ehrgeiz, trotzdem den fertig zu machen? Ich schaff das. Ja? Ja, ja. Und dann, wie sollst du denn dann weitergehen? Vielleicht eine Ausbildung oder ein Studium. Studium? Was denn? Filmhochschule wollte ich. Und da? Regie. Echt? Ja. Ja. Oh ja, aber wenn du dann mal in Hollywood bist, dann denkst du mal an den alten Onkel Kuttner. Ja, und wenn bei der Oscar-Überreichung, weil es doch, gibt doch nichts Uncooleres als immer Mutti Fati und den Produzenten zu danken. Ich danke dem Kuttner. Genau. Kennt ihr denn, dann steht, oh, echt, boah, wer ist denn das? Brumm, jetzt so ein Flüstern durch, das ist doch aber auch toll. Ja, so ein richtiger Kuttner-Hype in Hollywood. Genau. Naja, dann bin ich ja sowieso schon jenseits, aber immerhin trotzdem einfach die ratlos machen. Das wäre doch auch schön. Ja. Ja. Eigentlich schon, ja. Genau. Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ja, kein Problem. Okay. Ja. Tschüss. Schöne Nacht noch und vor allen Dingen schon morgen schönen Biotest. Ich drück dir die Daumen. Oh, danke. Okay, tschüss. So, Kinder, hier könnt ihr natürlich auch anrufen. Ein halbautomatischer Anruf. Da gibt's aber keine Karten zu gewinnen. Dann 0331 zu Potsdam 731 39 32. So, der Thailänder träumt vom Heartbreak Hotel und dann hören wir uns mal an, was rauskommt, wenn ihr auf dem Anrufbeantworter sprecht. Jetzt träumt aber erstmal der Thailänder vom Heartbreak Hotel. Jetzt werdet ihr sagen, Thailänder ist ja ein etwas doch unpräziser Oberbegriff. Stimmt auch, es ist nicht der Thailänder an sich, sondern Sakharin Bonpit. ผู้คนกินเนื้ออยู่ทุกวันร่อยร้อนแล้วมันเหลือน้อยจะทำยังไงคนกินเนื้ออกเยอะว่าวันโกนวันพระยังมีกินกันอย่างนี้นับหมดวัวควายวัวตอนควายตอนไม่มีรัดหมดคึกคักมันสิ้นชายเมื่อตัวเมียสวยเดินเยื่องกลายทำเฉยมาตอนมันแล้วมันเลยเฉยมันเลยไม่รักยังกินยากตัวเมียเดินหาทำซึมมันลืมมันยังงั้นหมดเชิงควายควายวัวตัวเมียจะมีลูกลูกมีทีละหนึ่งตัวไม่มีเป็นฝูงคิดดูสิกินวัวกินควายมันตายวันละเท่าไหร่งานก็ใช้มันจนแก่คนยังเอาเนื้อมาแลกใจบุญแท้แต่ทำลายเว้นอย่ากินมันแล้วปล่อยมันไว้ให้มันทำพังสบายสิบปีมีทั้งวัวควายเต็มทุ่งบนทุ่งจงเซฟมีครั้นมีครั้นวัวควายแข่งขันกันแฮปปี้ราคาจะลดเร็วรีทำตำรานี้หมดจะตายกินมันแล้วปล่อยมันไว้ให้มันทำพันสบายสิบปีมีทั้งวัวควายเต็มทุ่งคนทุ่งจงเซฟมีรันมีรันวัวควายแข่งขันกันแฮปปี้ราคาจะลดเร็วรีทำตำรานี้หมอจะตาย Der asoziale Staat in die Zukunft. Quatsch! Den haben wir doch schon mal gehört. Mensch. Ja, hier, hallo, Jürgen Kuttner. Hier spricht dein Fritz Stammhörer, Satelliten oder Volker Köller aus Ummendorf. Ich möchte auch mal wieder bei dir ins Spiel kommen. Und zwar, ich komme bei dir auch schlecht durch immer aus. Ich rufe aus Ummendorf an in Sachsen-Anhalt bei Magdeburg. Aber ich hätte gern mal wieder ein Lied gehört. Das habe ich lange bei dir nicht mehr gehört. Die Fickenstreit. Und das ist ein schönes Lied. Das hast du früher immer in deinem Blue Moon Sprechfunk vor Jahren immer viel gespielt. Aber irgendwie ist das Lied mir abhandengekommen. Bitte, kannst du es nochmal für mich irgendwann demnächst mal spielen, das mit dem Fickenstreit, den Interpreten, weiß ich nicht, wie sich der nennt. Wäre schön, wenn du es mal machen könntest. Der Fritz Stammhörer, Satellitenhörer oder Volker Köller aus Ummendorf. Tschüss. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Ich bin der, der immer was macht. Flaschen sammelt. Beobachtet von der Bahnhofswacht. Bin Laden? Nee, der gammelt. Ich und eine schöne Werbeträgertracht. Das Geld und ich versammelt. Die Pleite droht sacht. Aber ich bin der, der Flaschen sammelt. Und keine Pleite macht. Ja, hallo, Jürgen. Du hast das letzte Mal gesagt, vorige Woche, ein Katholik, der könnte auch vernünftig sein oder so ähnlich. Ja, also ich möchte sagen, wenn ich unter Vernunft verstehe, nicht nur eiskalten Intellekt, sondern auch Moral, Verantwortungsbewusstsein, Ethik und so weiter, dann möchte ich doch sagen, ein Katholik, der kann nicht vernünftig sein in dem Sinne, dass er intelligent und moralisch ist. Wer statt Du bist Deutschland Scheiße schreit, zeigt nicht viel Volksverbundenheit. Das sollten Sie sich mal hinter die Ohren schreiben, Herr Schwenter. Versuchen Sie es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Hier ist, ich habe mir einen neuen Fernseher gekauft und ich habe mir, also in der Fernbedienung steht drin, ich war auch auf, ich habe den mehr bei der Zebe drum gekauft. Also da steht jetzt drin, dass ich anrufen kann und dann, also ich sage jetzt mal, ich möchte jetzt den RBB sehen. Da ist der dann da irgendwo drin und also ich muss dann glaube ich auch immer piep, piep sagen. Ist da jetzt der RBB drin? Also, doch, muss ja, also, es ist so Fernbedienung, der Fernbedienung, also, ich, also, ist wirklich so, also, ist kein Quatsch. Ich hab das auf der C wird gesehen und die Kurve, also, so mitgenommen, so. Aber auf jeden Fall habe ich das da und das scheint aber nicht zu funktionieren. Also, ich mach nochmal. Ich weiß ja die Nummer jetzt nicht, aber ich glaube 13. Piep, also, ach so, piep, 13. Was ist denn das? Skispringen im Sommer. Naja, dann kriegen wir bald Frühling. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 zu Potsdam 731 39 32. Thank you. So, das war Plastic Man. Hier geht's etepetete weiter, wie es so weitergeht. Wenn ihr jetzt in eurer Anrufverzweiflung jetzt praktisch nicht so richtig genau wisst, wo ihr anrufen sollt, dann würde ich mal sagen, so lange. Wenn ihr anspricht, bitte immer. Dann 0331 zu Potsdam 731 39 32. Genau. Fulminantes Intro. Und man ahnt auch schon, was kommt. Fritz bringt euch die Red Hot Chili Peppers live. Standing in line to see the show tonight. And there's a light on, heavy glow. Am 15. Juni in der Wuhlheide Berlin. Karten jetzt überall, wo es Karten gibt. Die Red Hot Chili Peppers live. Und im Radio Fritz. Vom RBB. 0 Uhr und knapp 32. Fritz, Info. Nachrichten. Mit Mario Bartsch. Bundesfinanzminister Steinbrück hat eine Kürzung des Kindergeldes zur Finanzierung kostenloser Kindergärten ins Spiel gebracht. Er halte eine Diskussion darüber keinesfalls für abwegig, sagte Steinbrück in Berlin. Schon bei 4 bis 6 Euro weniger käme eine Menge Geld zusammen. Die Debatte über kostenlose Kindergärten war von Vertretern der Union und SPD angesichts der niedrigen Geburtenrate in Deutschland eröffnet worden. Der weißrussische Oppositionsführer Milinkiewicz hat seine Anhänger aufgefordert, durchgehend weiter zu demonstrieren. Für Samstag kündigte er eine Massenkundgebung gegen die Regierung des amtierenden Präsidenten Lukaschenko an. Die Opposition bezeichnet das Ergebnis der Präsidentenwahl als Fälschung und fordert Neuwahlen. Der französische Premierminister de Villepin will die umstrittene Arbeitsmarktreform nicht zurücknehmen. Das sagte er am Abend vor Mitgliedern seiner Partei. Auch gestern gab es Demonstrationen. Laut Polizei beteiligten sich landesweit 40.000 Schüler und Studenten. In Ägypten sind bei einem Schiffsunfall auf dem Nil 27 deutsche Urlauber verletzt worden. Ein ägyptisches Besatzungsmitglied kam ums Leben. Insgesamt waren knapp 70 Deutsche an Bord. Das Schiff hatte auf einem nicht freigegebenen Teil des Nil eine Brücke gerammt. Zum Sport. In der deutschen Eishockeyliga haben die Eisbären Berlin bei den Krefeld-Pinguinen 5:2 gewonnen. Damit benötigen sie in der Best-of-Seven-Serie bei einer 3:1-Führung nur noch einen Sieg, um ins Meisterschafts-Halbfinale einzuziehen. Wetter. Heute Nacht gibt es viele Wolken im Süden Brandenburgs. Kann es mal wieder schneien. Die Temperaturen sinken auf minus 1 bis minus 6 Grad. Am Tag ist es weiter sehr bewölkt. Nur Richtung Prignitz und Uckermark kann die Sonne rauskommen. Es werden maximal 3 bis 6 Grad. Verkehr. A111 Autobahnzubringer Hamburg, Charlottenburg Richtung Oranienburg. Zwischen Kurt-Schumacher-Damm und Schulzendorfer Straße ist die Autobahn wegen Instandhaltungsarbeiten gesperrt. Sonst überall eine gute Fahrt. Und wenn im Radio 91,9, dann Fritz rund um Belzig. Blue Moon. Points at me. turn around quick and start to run. Find out I'm the chosen one. We'll be right back. Alex, sowas war nett. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, viel Zeit ist ja nicht mehr. Da müssen wir jetzt hier aber ran. Telefon, Telefon, ins Telefon sprechen. Welche Telefonländer das an hier? An alle Arbeiter, Angestellte, genau. Beamte und so, Rentner. Das gilt wenn schon Sie mal. Jetzt diese Telefonnummer wählen, können Sie sich endlich alle Ihre Träume erfüllen. Rufen Sie jetzt an. Sag mal, Kinder, wollt ihr nicht mal 10 Minuten selber bestreiten? Das finde ich eigentlich auch ganz schön. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Hallo, wer bist denn du? Ja, hallo, hier ist der Mario. Mario? Jawohl. Was hältst du denn davon, dich mal mit einem Bruder bzw. einer Schwester im Geist zu unterhalten? Ja, kann man machen, aber ich hätte noch eine andere Sache zu deinem ersten Anrufer. Ja, welche denn? Was war der erste Anrufer? Wissen wir alle mehr. Und zwar ein schönes Wortspiel. Was ist denn Nebelgras rückwärts? Nebelgras rückwärts? Ja. Also, Sarg, Leben. Jawohl, da haben wir. Och, toll! Das ist ein tolles Ding, oder? Ja. Das zeigt dir gerade. Sarg, Leben. So sag mal, gibt's wirklich ein Sarg, Leben? Weißt du ja, nicht? Na klar, gibt's es. In der Prignitz ist es. Und das heißt rückwärts Nebelgras? Das zeigt dir. Das heißt, wenn man ins Dorf rinfährt, steht als Eingangsschild Sarg, Leben. Und wenn man vom anderen Ende kommt, steht der Nebelgras. So ungefähr. Spitze. Genau. Von was rufst du an? Wie ist denn dir das eingefallen? Kanntest du mich vorher schon? Ich komme so ungefähr 8 Kilometer aus dem Umkreis dort. Ach so. Genau. Das heißt, Sargleben ist schon extrem mit Kaff. Und du kommst gewissermaßen vom Vorort. Aus dem Vorort Kaff. Man kann auch sagen, aus der Gemeinde. Aus der gleichen Gemeinde? Genau. Wie heißt denn dein Kaff? Mein Kaff heißt Karstedt. So wie das Kaufhaus Karstadt, bloß mit E. Ja, und die nächste Gemeinde heißt Woolworths. Und dann haben wir noch das schöne Dorf Aldi und Lidl hier genau, in der Nähe. So sieht das aus. Super, oder? Aber wahrscheinlich ist das so eine Aldi-Filiale wahrscheinlich größer als das Dorf selbst, oder? Also direkt in Sargleben gibt's sowas gar nicht. Gibt's da ja nicht in Sargleben. Also ja, vielleicht, klar. Weiß ich nicht, ob noch ein Oma-Emma-Laden, aber das glaube ich wohl eher nicht. Ja. Glaube ich wohl eher nicht. Woran denkst du, wenn du an Deutschland denkst? Ja, denke ich an Deutschland, eben so fröhliches Sargleben, oder? Ja, genau. Genau, Vorruhestand, genau. So, das sind so die Assoziationen. Genau. Sag mal, bei euch ist es auch so arschkalt, wa? Ich meine, arschkalt ist es. Sag mal, der Sommer kommt ja überhaupt nicht. Die Bienen sterben, die erfrieren ja alle. Ach, na, die Bienen. Die Bienen, natürlich. Die müssen rauskacken, habe ich gelesen, habe ich gehört, mir sagen lassen. Und wenn die bei dem Wetter rausfliegen, dann sterben sie. Und wenn sie nicht rausfliegen, weil ihnen zu kalt ist, dann machen sie ein und sterben alle an der Ruhr. Aha. Guck mal an, wieder was dazu gelernt. Ja, siehst du, das müsstest du da eigentlich wissen als Dorfgemüse, oder? Naja, im Gereien gibt's zwar schon bei uns so, aber da interessiert man sich nicht so viel. Ja. Was habt ihr auf dem Hof? Hühner? Hier Flügelfest! Nee. Sondern? Also ich selber hab keinen Hof, also ich bin ja auch so mehr so im Altbau. Ach so. Naja. Aber es gibt doch Hühner und sowas, also es gibt schon. So richtig dreistöckig der Altbau, sodass du einen guten Blick über das ganze Dorf hast? So ungefähr, genau. Spitze, genau. Ja. Ach, ja. Da kommt ja wieder der Dings, der wohnt da im Hochhaus. Genau. Nee, aber wenn du mal nach Sargleben fahren willst, brauchst du nur die B5 von Berlin nach Hamburg fahren. Da kommst du fast durch. Brauchst bloß mal 3 Kilometer abfahren. Ah, super. Das klingt aber echt verlockend. Genau in der Mitte. Ja? Genau in der Mitte. Toll. Wir können hinfahren, wo wir wollen, 140 Kilometer. Ob du nach Hamburg fährst oder nach Berlin, ist egal, alles in Uffasch. Genau so sieht es aus. Ah, ist ja nicht schlecht. Und fährst du denn immer mal nach Hamburg? Eigentlich eher weniger. Und nach Berlin? Nee, ich habe viel Arbeit. Da kann ach so, ich auch nicht machen. Was hast du für eine Arbeit? Na, ich bin Sicherheitsdienst. Ach so, du musst dann da mal rumsitzen und aufpassen, dass du bei der LPE die Kühe nicht umwerfen so oder ungefähr, was? Ja, aber heute fahre ich durch die Gegend hier, ja. Ach so, und was? Und kickst du mal? Ihr habt schon so unsichere Stellen jetzt in Sargleben? Nee, in der Sargleben bin ich ja nicht. Ach so. Nee. Was bewachst du da? Wo musst du aufpassen? Objekte, ganz normale Objekte. Objekte ist gut, klar, Objekte. Und was sind die für? Fabriken, ach so. Privathäuser. Man spricht da nicht darüber. Und kriegt man da immer mal eins über die Rübe? Nein, eigentlich nicht. Wir haben eigentlich einen guten Chef. Ja, nee, ich meine nicht vom Chef, sondern von Gangstern. Ach, sowas gibt es da hier gar nicht. Ach so, im Grunde ist dein Job völlig überflüssig. Ach ja, vom Prinzip her. Schön rumfahren, Radio hören, ein bisschen lesen hin und wieder. Genau, genau. Und bei der alten mittags Bratkartoffeln abholen. So ungefähr. Ah, das ist ja auch nicht schlecht. Und vielleicht sollte ich da ihn auch wechseln. Ja. Security. Objekte! Objekte! Genau, genau. Oh, also nicht schlecht. Immer auf Achse. Ja. Na, dann danke ich dir für deinen Anruf. Ja, bitte, bitte. Gern geschehen. Okay. Schöne Nacht noch. Tschüss. So, mein lieber Freund, da war ja dann doch gleich wieder ein anregendes Gespräch. Hallo? Ja, ich hab vorhin weggedrückt. Hier ist Rotraut. Na, Rotraut, warum hast du denn vorhin weggedrückt? Ja, irgendwie war ich so blöde mit dem Telefon umzugehen. Mann, Rotraut, das ist ja doch nicht immer so blöde. Na, einen schönen Gruß auch an Wild, ja? Ja, genau. Genau. Wie kennst du denn das mit Dr. Ringding? Nee, weiß ich ja auch nicht. Ich auch nicht. Nee, kenn ich ja nicht, aber... Kenn ich auch nicht. Ordnung. Was? Ist in Ordnung, was sie sich wünscht. Ja, ist in Ordnung, nur dass ich das nicht habe und ihr den Wunsch nicht erfüllen kann. Nee, aber ich ist ja auch nicht. Also ich hab so ein Problem, aber... Du hast ein Problem? Ja. Och Mensch, nee. Doch. Kann ich denn da helfen? Ja, zu Deutschland hören, oder was? Ja. Oh weia, ja, Bürokratie. Ach so, auch super. Druck und man muss sich anstrengen und man muss was bewerkstelligen, also VMI und so. Sag mal, bist du eigentlich Deutschland? Hä? Stand da jetzt überall, du bist Deutschland! Oh weia, ey. Nee, wa? Dann nehmen die lieber die Großverdiener, die sowieso schon überall immer rumhängen im Fernsehen. Nee, ich bin ja ein kleines Licht, so mit Hartz IV und so. Ja. Muss da irgendwie was achten da beim... Nee, sowas, nee, das ist nicht, das passt nicht. Nee, auf das passt ja nicht, für du bist Deutschland. Da lauter Hartz IVler. Ja, ist doch scheiße. Irgendwie. Ist doch scheiße, oder? Ja, für die ist... Rücken kennst du doch noch. Weißt dein du, Rücken? Christoph? Nee, was ist mit Christoph? Na, der wird jetzt am 28.10. Ach, kick ihn an. Sie ist wahr und pennt ganz schnucklig und ich erschreibe eine Katze, die heißt Mew. Ja. Die ist gerade zu ihm ab, Wim. Die was? Die düst gerade zu ihm ab. Ah ja, auch nicht schlecht. Ja, in meinem Bett. Ja. Ne? Ja. Und, ja. Ja. Aber du hast ja gesagt, du hast ein Problem. Ja, irgendwie, weißt du, mit der Schule irgendwie. Also irgendwie habe ich das Gefühl, der wird da gemobbt, kann das sein? Ich weiß ja auch nicht. Weiß ich auch nicht, das weiß ich nicht. Ja. Ich habe jetzt in so ein Büchlein geschrieben für die Klassenlehrerin da, dass ich mich da irgendwie zum Gespräch stellen will, weißt du? Ja. Naja, vielleicht gehst du einfach mal hin und knöpfst dir die oder unterhältst dich mit dir. Ich hoffe, dass sie darauf eingeht. Ich habe das jetzt so geschrieben, weißt du, weil ich hatte vorhin ein Gespräch mit einer... mit einer Jutta aus dem DLAG in Tempelhof halt, ne? Und, ja. Und die hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass das vielleicht sein kann, dass der unterfordert ist und ob ich schon mal irgendwie was angestrengt hätte, irgendwie, also mit dem Schulrat und Pipapo und ach so. Und ich weiß auch nicht. Ist ja so extrem klug? Ich weiß es nicht, also, naja. Das merkt man doch. Wir haben es ja nicht testen lassen in dem Sinne, weil ja. Es ist irgendwie schwierig, ja. Na, ist er nur klug oder ist er schwierig? Na, schwierig sowieso, aber bin ich ja auch. Die gebe ich ja stimmt. Zu, ja. Stimmt, aber zu doof zum Telefonieren, wie du selbst einräumen musstest eben. Ja, ich habe irgendwie vorher den Knopf gedrückt. Ja. Naja, Frauen und Technik. Nee, aber irgendwie... Aber jetzt weißt du nicht mal so richtig, ob der klug ist, dein Bengel da. Doch, denke ich mal schon, auf jeden Fall. Meinst du? Ja, aber denken Muttis ja immer. Ja. Die denken doch immer, meiner ist da was ganz Besonderes, der sieht so ganz extrem schnucklig aus und ist total klug. Naja, kann man jetzt hier von der Ferne auch schwer entscheiden. Oh. Gibt ja immer so voll Leute super kluge Antworten? Oh, ja, naja, er ist zum Teil sehr frech irgendwie, ne? Ja, frech bin ich auch. Naja, aber weißt du, also, ich möchte nicht ausrasten und so, ne? Und raste aber dann völlig aus und so. Ja, vielleicht wird er zu Hause gemobbt und nicht in der Schule. Wie bitte? Vielleicht wird er auch zu Hause gemobbt und nicht in der Schule. Um Gottes Willen, hör mal auf. Das glaube ich nicht. Naja, ich frage ja nur. Nein, mein Ding ist irgendwie, ich lasse ihn vielleicht viel zu viel durchgehen oder so, aber ich weiß es halt nicht, ja. Ach so, bis ich ohne. Ja. Und jetzt irgendwie dass er schläft. Und ich bin so aufgeregt wegen dem Geburtstag und so, weißt du, und weil ich das besonders gut machen will. Und der Vater von ihm, der lebt ja in Konstanz, ja. Der will was schicken und, ach weißt du, und Naja, sei nicht so aufgeregt, mach einen schönen Kindergeburtstag. Na, du bist gut, ja. Wieso denn? Naja, irgendwie so. Naja, eine kleine Torte, ein paar 10 Kerzen drauf, ist da supi. Naja. Oder? Ja, dann soll er noch. Ich meine, er hat ja so Vorstellungen mit Kino und mit Jaylan und Levent und so, ne? Ei, ei, ei. Ja. Oh, na, da kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Oh, weia. Oh, weia. Oh, wacker, abhängen. Oh, wacker. Was? Nicht abhängen. Nein. Nee, ja. Aber unterhalte dich mal mit der Lehrerin. Das ist, glaube ich, was Reelles. Ja. Ja. Und nicht gleich so böse Rinnien, sondern mal fragen, ob sie den Eindruck hat, dass er Probleme hat. Ja. In welcher Art die sind. Ob er vielleicht zu klug ist und eine Klasse hochgestuft werden muss. Ja, ich weiß es halt nicht, ne? Da ja. Kam die Idiot da vorhin drauf, weißt du? Ja. Ah ja, aber da musst du dich mit der Lehrerin unterhalten. Da kann ich dir jetzt gut nicht weiterhelfen. Ich den Stellen auf Deutsch. Ja, genau, genau, genau, genau, genau, genau. Ah ja. Ja. Mensch, Rotraut. Ja? Die Sendung neigt sich hier dem Ende zu. Ich verstehe. Wir werden mal beide Tschüssi, Tschö mit Ö, Tschüssikowski, Tschaui sagen, wa? Gut, na ja. Ja. Schön, dich gehört zu haben. Ja, schön, dich gehört zu haben. Alles klar, ja. Ja, und üb mal noch mal ein bisschen am Telefon. Das muss ja irgendwann mal klappen, ja? Okay. Tschüss. Schönen Kindergeburtstag. Bis denn. So, Kinder, wir sagen hier nochmal alle ein bisschen tschö, tschö, war, oder? Hallo? Ich denke an einen Riesenbeschiss. Wo bleibt das Geld des Exportweltmeisters Deutschland? Na, das bleibt irgendwo, aber nicht, ja, nicht da, naja. Wo, dass die Ärzte da jetzt 30% mehr wollen? Wisst ihr, du musst einfach lernen. Schulden sind Guthaben. Das heißt, wenn der Staat so total scheiße verschuldet ist zum Beispiel, dann liegt das Geld, ist das Geld ja da. Der hat ja Schulden bei jemandem. Der hat das Geld. Die haben's dann. Irgendwo liegt's rum. Irgendwo ist es, ja. Genau. Ja, irgendwo ist es. Ja, da muss man sich jetzt mal Sherlock Holmes-mäßig mit einer großen Lupe auf die Suche machen. Irgendwo müssen da Riesenberge von Knete sein. Genau. Ja. Ja. Also genau. Hier leider nicht. Ja. Ja, scheiße, so ist es. Hier auch nicht. Hier da auch nicht. Okay. Tschüss, wa? Alles klar, ciao. Ciao. So, wir sagen auch nochmal Tschüss, oder? Woran denkst du eigentlich? 1948, erste Maschinen-Traktorenstation. Och, super gedacht. Hallo, Tschüss. Hey, ich bin Braunert. Genau, hallo, woran denkst du? Ich hätte gern mehr Geld, aber das Leben ist nun mal kein Wunschkonzert. Genau. Wir sagen mal auch Tschüss hier, Bede, oder? Ja, sicher. Genau, genau. Also mein Süßer ist auch eine süße Ansage. Tschüss, wa? Tschüssi, Kuttner. Tschüssi. Tschüss, tschüss. Wisst ihr, was ich jetzt gleich mache? Tschüss, tschüss, ich mach. Ah ja, das erklärt sich ja nicht von selber. Tschüss! Wir hören uns nächste Woche wieder. Oder? Ja, glaub schon, doch. Nächste Woche. 22 Uhr. Sprechung, Funkstation, Dingsda, brrrt. Ich kehre jeden Morgen vorn aufstehen aus dem Haus, ich krieg mal in die erste Bahn, ich komm schwer rein, ich komm schwer raus, ich ruch und schlaf mir aus der Lunge und ein Kaffee im Gemüt und ein Popel aus der Nase, wenn das keiner sieht. An Zeitungsstand nestel ich mal kleines Geld und ich kick in der BZ, was passiert so in der Welt? Und dann stoß ich nochmal auf und dann stoß ich in Horn und dann stoß ich in den Kittel und dann wird der Tag geboren. Und dann schreib ich nach einem Besen, ohne Besen nie gewesen. Und dann flieg durch die Gänge und das Zimmer und der Dränge. Und ich wehe und ich wische und ich dampfe und ich zische. Und ich quäl mal mit dem Dreck. Ihr macht ihn hin, ich mach ihn weg, ich mach's sauber. Ich mach's sauber. Ich mach sauber. Ich mach hier sauber. Von der Mark. Meine ganze Belegschaft, die ist freundlich zu mir. Selber machen sie mir gern und so brauchen wir hier. Und spendieren wir mal einen Kaffee und eine Pause und ein Wort. Zum Angst, ich höre auf, zum Angst, ich gehe hier fort. Und ich reife nicht mehr an einen Besen, als wäre der Besen nie gewesen. Und fehle nicht mehr durch die Gänge. Und lass hier Dränge, sind hier Dränge.